Gut, ihr Lieben, nehmt die Plätze ein, kommt herein, sucht euch einen Platz. Ihr dürft ja, also die Corona-Regel ist ja so, Abstandsempfehlung gilt. Das heißt, ihr müsst nicht zwangsläufig Abstand halten. Wir sagen immer, okay, wenn ihr geimpft seid, Tut genesen aus, seid, oder? Dann könnt ihr euch auch ein bisschen, genau. bisschen näher zusammensetzen. Also sucht euch einfach die Plätze so aus, wie ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch Abstand einhalten. Einfach Platz ist ja insgesamt genug. Auf der Empore ist ja auch noch Platz. Also kein Problem. Also so, wie jeder sich am wohlsten fühlt, so wie es jedem gut geht, ist wichtig. Maske müssen wir leider immer noch aufhaben. Also denkt dran, gut, wenn ihr nachher sitzt und zwischendurch mal ein bisschen Luft holen wollt, dann könnt ihr das schon tun. Da schaut jetzt keiner so genau. Aber ansonsten, genau, müsst ihr einfach drauf achten. Okay, gut. Ja, herzlich willkommen zum Herrlichkeits- und Wundergottesdienst heute Morgen hier. Halleluja. Schön, dass ihr da seid. Freue mich. Auch sind sicher auch einige da, die zum ersten Mal heute im Glory Life Zentrum sind. Wer ist heute zum allerersten Mal in einem Glory Life Gottesdienst? Ja, dahin sind ganz viele da auch. Haltet einfach mal die Hände ausgestreckt und die Ordner kommen vorbei und geben euch ein kleines Geschenk vorbei. Und wir geben ihm mal einen kräftigen Applaus. Also eine ganze Reihe. Dahin sind auch noch einige. Ihr Ordner, einfach schaut. Solange die Hände ausgestreckt sind, kommen die Geschenke vorbei. Da sind noch zwei in der Mitte, die sich melden, sehe ich. Genau, da hinten, ihr bekommt, okay. Hier melden sich immer noch zwei, da sollten noch Ordner hingehen. Hier sind noch zwei. Genau, haltet einfach eure Hände so lange ausgestreckt. Oder noch zwei, genau, sind nochmal zwei. Ja. Okay, wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Halleluja. Preist den Herrn. Okay, gut. Wie viele von euch sind bereit, heute Morgen Jesus zu erleben? Halleluja. Weil dafür sind wir da. Amen. Weißt du, es geht nicht nur um irgendwelche, oder es geht überhaupt nicht um irgendwelche geistlichen Erfahrungen, sondern es geht darum, ihn kennenzulernen. Ihn immer tiefer kennenzulernen. Paulus sagt, die Gemeinschaft seiner Leiden und die Kraft seiner Auferstehung immer tiefer zu erkennen, das ist das, wofür ich alles andere aufgegeben habe, weil das ist das ewige Leben. Amen. Johannes 17 heißt es, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Amen. Wir wollen ihn erkennen. Wie viel wollen ihn erkennen heute Morgen? Halleluja. Das heißt, von Anfang an, weißt du, richten wir uns auf ihn aus, ihn zu erkennen, ihn zu sehen, ihm von Angesicht zu begegnen und so verwandelt zu werden in sein Bild. Amen. Also meine Vision ist hier bei Glory Life, ist, dass wir Tausende, letztendlich am Ende Tausende, momentan sind es vielleicht noch Hunderte, die wir jetzt in der Glory Life Schule haben, aber irgendwann sind es Tausende, wirklich Tausende von Jesus-Männern und Jesus-Frauen, die wirklich Jesus repräsentieren hier in dieser Welt, aussenden und freisetzen und hier auf dieser Erde hervorbringen. Amen. Halleluja. Wo die Menschen einfach, wo sie uns sehen, wo sie dich sehen und sie sehen einfach Jesus. Amen. Wie von euch wollen so verwandelt werden? Halleluja. Weißt du, und damit das geschehen kann, hat er uns seinen Geist gesandt. Weil Jesus als körperliche Person ist nicht mehr hier auf der Erde, sondern er ist aufgefahren in den Himmel. Aber er hat seinen Heiligen Geist gesandt, der jetzt hier ist, um uns Jesus lebendig zu machen. Um ihn vorzustellen, um uns mit ihm in Kontakt zu bringen und um ihm zu begegnen. Amen. Und deswegen wollen wir heute zum Anfang einfach dieser zwei Gottesdienste, es sind ja heute zwei Gottesdienste, heute jetzt um 10 Uhr und dann heute Abend nochmal um 18 Uhr. Nimm dir vor, wirklich bei beiden dabei zu sein, weil das wird ein Guss werden. Halleluja. Aber wir wollen jetzt gleich zum Anfang dieser beiden Gottesdienste, wollen wir wirklich den Heiligen Geist einladen, dass er uns übernimmt, dass er diese Gottesdienste übernimmt und dass er durchspült und dass er uns Jesus vorstellt. Amen. Wie viele sind dafür bereit? Okay, dann stehen wir einfach mal auf zusammen. Halleluja. Laden wir den Heiligen Geist ein zum Anfang, bevor wir in den Lobpreis reingehen. Sagen wir, Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier auf der Erde bist. Ja? Jesus, wir danken dir, dass du uns nicht als Waisen zurückgelassen hast, so wie du gesagt hast, sondern dass du uns deinen Geist gesandt hast und dass dein Geist jetzt hier ist, um uns in alle Wahrheit zu leiten, um uns all die Dinge zu zeigen, Herr, die dir auf dem Herzen sind, Jesus, um uns dich vorzustellen, um uns dich kennenlernen zu lassen, um uns tiefer einfach in der Erkenntnis von dir gehen zu lassen. Und wir sagen, Heiliger Geist, du bist herzlich willkommen in unserer Mitte. Ja, übernimm uns gerade jetzt, Herr, mit deinem Wirken, übernimm uns gerade jetzt, Herr, mit deiner Gegenwart, übernimm uns gerade jetzt mit deiner Führung. Ja, wir sagen, komm, Heiliger Geist. Oh, komm, Heiliger Geist, und mach Jesus lebendig in unserer Mitte. Führ und leite uns, wenn wir ihn jetzt anbeten. Führ und leite uns, wenn wir Jesus groß machen. Heiliger Geist, fülle uns mit deiner Gegenwart, mit der Gegenwart des Himmels. Mach die Herrlichkeit Gottes groß und lebendig in unserer Mitte. Komm mit dem maximalen Gewicht der Persönlichkeit Gottes heute Morgen. Komm auf uns, Heiliger Geist. Halleluja. Ja, lass wirklich diese Zeit ein neues Pfingsten sein, Herr. Lass es ein neues Pfingsten sein, Herr. Halleluja. Halleluja. Eine neue Ausgießung deines Geistes. Oh, wie viel glauben, dass das die Antwort ist für die Not der Nationen, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das hat der Engel zu John G. Lake damals gesagt, er hat ihm auf die Apostelgeschichte 2 gezeigt und hat gesagt, das ist Pfingsten, wie es durch das Herz von Jesus gegeben ist. Darin liegt die Antwort auf jede Not und auf jede dämonische Herausforderung in dieser Welt. Dafür bete, das setze frei, darum kämpfe und das ist das, was die Welt braucht. Amen. Und genau so ist es. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt wollen wir unseren wunderbaren Herrn loben und preisen, weil wenn wir ihn loben und preisen, sagt das Wort, dann ist er in unserer Mitte. Wenn 2 oder 3 versammelt sind, dann ist er in unserer Mitte. Er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Also lass uns ihn anbeten, lass uns ihn loben und preisen. Halleluja. Mit der Valerie und dem Team. Halleluja. Amen. Revival in the air. There's a sound of revival in the air. Oh, there's a sound of revival in the air. Jesus, wir heben deinen Namen hoch. Über unserem Land und über der ganzen Welt, Herr. Ich danke dir, dass du der Planer der Wunder bist, Herr. Und wir greifen uns diese Wunder. Der Himmel ist offen, alles ist vorbereitet und wir greifen uns diese Wunder. Bin im Himmel, bin ganz oben. ich pflück sie mir jeden Tag. Wunder, oh, ich glaube an Wunder, Wunder. Und ich pflück sie mir heute Morgen. Jetzt greif mal rein, hol dir mal diese Wunder runter, sie sind jetzt schon da. Schmerzen dürfen jetzt schon weggehen. Wir müssen nicht bleiben bis zum Gebet. Ja. Und ich glaube, dass Gott sich wirklich ausstreckt heute Morgen nach jedem Einzelnen, dass sein Feuer wirklich in uns brennt. Danke, Herr. La la la. Ich habe gesehen, jetzt von Himmel sieben einfach Blitze gekommen und sieben Flammen waren im Halle gelegt. Und plötzlich diese Feuer die ganze Halle verbreitet, nur so rot und gelb Feuer. Und auf jedem Kopf eine Flamme gestanden. Und diese Feuer verbreiten wie ein Feld. Und du trägst diese Flamme. Und jeder sieht und fasziniert wie bei Kamin, wo jeder will sitzen und diese Wärme empfangen. Aber niemand kann anfassen, weil das ist, brennt. Und du auch, du hast keine Angst. Du gehst und bringst dieses Feuer in diese Welt. Dieses Feuer, welches jetzt gerade jetzt in dir verbrennt, alles, was gehört nicht zu dir. Alles Schmerz, alle Vergangenheit. Du bist jetzt rein in diesem Moment. Du bist geheiligt. Amen. Dass Gott so gesagt hat, lass dich übernehmen. Und das ist ganz einfach. Das ist wie wenn man Adler ist und einfach ja, sich gleiten lässt. Einfach ja, sich höher nehmen lässt. Und er macht das schon. Er nimmt uns höher in höhere Dimensionen. Er macht das. Und er nimmt uns in Dimensionen der Unmittelbarkeit seiner Realität. Unmittelbarkeit seines gesprochenen Wortes durch uns und in tiefere Intimität und völlige Übernahme. Und Gott möchte kontinuierlich, dass wir in diesen neuen Dimensionen sind. Und er sagte so, gib mir Oasen deiner Zeit. Lerne es, auf mich zu warten, neu von mir zu empfangen, aus der Unmittelbarkeit unserer Verbundenheit. steigen höher. Halleluja. Wir steigen höher im Geist. Und damit jeder das auch entspannt tun kann, ganz kurz zwischendurch. Ein rotes Auto mit Kölner Kennzeichen soll unbedingt wegfahren, sonst wird es abgeschleppt. Und ein Auto mit einem Zwickauer Kennzeichen steht am Eingang vor dem Landschaftsgärtner und der will die Polizei holen. Also bitte, fahrt es weg, damit ihr entspannt weiter hier genießen könnt, okay? Halleluja. Aber wir steigen höher. Für immer bin ich dein, du erfüllst mich. lagert sich. Er lagert sich. Lass ihn in dir Einzug halten heute Morgen. Lass ihn dich ganz und gar erfüllen. Lass ihn alles in allem in dir erfüllen. Schau nur auf ihn. Er ist der Gekreuzigte. Er ist der Auferstandene. Und er ist der Verherrlichte. Augen wie mit Feuerflammen, Haare weiß wie Wolle, Füße gleich glühendem Erz. Sieh nur ihn heute Morgen. Er will dir begegnen. Jemand steht heute Morgen und ihn fragt oder sie fragt: Willst du mich ganz? Willst du mich ganz? Willst du mich erkennen in allem, was mich ausmacht? Willst du mich ganz? Deine Antwort gibst. Ich sehe, wie er dir die Hände auflegt heute Morgen, die Hand auflegt und sagt: Ja, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Hier bin ich, sagt Jesus. Und da ist Feuer, das in deinen Körper kommt, da ist Feuer, das in deine Knochen kommt, da ist Feuer, das in dein Innerstes kommt, da ist Feuer vom Thron Gottes, da ist Feuer in deinen Knochen, da ist Feuer, verzehrendes Feuer. Nicht zerstörendes Feuer, aber verzehrendes Feuer. Alles übernehmendes, alles aufzehrendes Feuer. Da ist Feuer, das durch dich durchgeht heute Morgen. Feuer. Und er zündet dieses Feuer in deinem Innersten an und es wird brennen und es wird nicht mehr aufhören. Halleluja. Es wird sich vielleicht unterschiedlich anfühlen im Laufe der Tage und der Wochen. Aber heute Morgen empfängst du ein Feuer tief in deine Knochen hinein, tief in dein Innerstes hinein, in dein Mark und in dein Bein hinein, das dich nicht mehr verlassen wird. Und es brennen wird. Und es dich in einer neuen Dimension gehen lassen wird. Because our God is an all-consuming fire. Er ist, unser Gott, ist ein verzehrendes Feuer. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, touch your people, Lord. Berühre jeden Einzelnen hier in diesem Raum heute Morgen. Und ich sehe jemand anders im Geist. Ich glaube, hier auf dieser Seite von mir aus gesehen, ich sehe da jemand. Bei dir ist es so, du warst wie die letzten 2 Wochen, so sehe ich das, wie in einem Feuerofen. Und es war aber in diesem Fall kein positives Feuer für dich, sondern es war wirklich ein Feuerofen, weil du hast eine Nachricht bekommen, die dich niedergeschmettert hat und die dich über dein Vermögen scheinbar, jedenfalls deinem Empfinden nach hinaus gefordert hat. Und es ist so, wie wenn du es war so innerhalb der letzten 2 Wochen, und du hast diese Zeit seither wirklich wie im Feuerofen vollbracht. Und Jesus möchte heute Morgen auf dich kommen mit seinem frischen Lebenswasser, und er möchte dich erfrischen, und er möchte dich neu aufstellen, und er möchte dich neu durchspülen, und er möchte dir neue Hoffnung und neue Zuversicht und neuen Glauben und neue Stärke geben. Wen betrifft es hier auf dieser Seite? Muss es jemand sein? So empfinde ich es einfach auf dieser Seite von mir. Einfach die letzten ungefähr 2 Wochen, innerhalb der letzten 2 Wochen, da hast du eine Nachricht bekommen, und die hat dich wirklich wie in den Feuerofen hineingeworfen. Wen betrifft es? Streck einfach deine Hand aus, wenn dich das betrifft, weil dann möchte ich einfach jetzt für dich beten, weil da einfach diese Erfrischung Gottes für dich ist. Einfach hier auf dieser linken Seite. Es kann auch oben auf der Empore sein, aber auch hier auf dieser linken Seite von mir aus gesehen, also rechts im Raum. Streck deine Hand. Ah, da hinten meldet sich. Ah ja, okay, ich sehe dich. Okay, Halleluja. Pass auf, komm mal gerade aus deiner Reihe raus. Komm mal gerade aus deiner Reihe raus. Und komm mal hier nach vorne. Halleluja. Danke, Jesus. Genau, bleib da. Bleib da. Streck deine Hände aus zu ihm. Halleluja, weil ich habe gesehen, er stellt dich heute Morgen wirklich unter diesen Wasserfall. Unter diesen Wasserfall. Er kommt heute zu dir wie mit einem Wasserfall. Wie mit einem Wasserfall der Liebe, der dieses Feuer auslöscht, die diese Verzweiflung wegspült, die diese Not wegspült, diese Hoffnungslosigkeit, diese Niederdrückung, diese, wow, einfach, er wäscht es weg, wie wenn es nicht gewesen wäre. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Er macht alles neu, gerade jetzt. Er macht alles neu, gerade jetzt. In Jesu Namen. Empfang sein lebendiges Wasser, gerade jetzt. Empfang sein lebendiges Wasser. Und da ist neue Hoffnung. Und Gott sagt, das, was du dir in deinen schlimmsten Befürchtungen ausgemalt hast, was du dachtest, was passieren wird und was passieren könnte, er sagt, ich nehme es weg von dir. Ich nehme es weg von dir. Es ist nicht mehr real. Es gehört nicht mehr zu dir, sondern da ist meine Zusage, da ist meine Verheißung, da ist meine Sicherheit. Du bist mein Kind, und in meiner Hand bist du geborgen, in meinen Armen bist du geborgen, und ich bin mit dir, und ich werde dich durch diese kommende Zeit führen, und ich werde mit dir sein, und du wirst nicht versenkt werden, und du wirst nicht ertränkt werden, und du wirst nicht untergehen, und du wirst aus diesem Feuerofen hervorkommen, ohne versenkte Haare, ohne dass Brandgeruch an dir ist, ohne dass ein Schaden an dir ist. In Jesu Namen, er führt dich dadurch. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Er ist mit dir. Halleluja, er ist mit dir. Halleluja, er ist mit dir. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Streckt einfach eure Hände aus. Seine Gegenwart ist hier. Lass uns das einfach nur mal singen. Ich stehe in deiner Gegenwart. Gestern oder vorgestern so in einer kurzen Vision das gesehen, wovon Jesus in Lukas 10, 17 spricht, wo er sagt, siehe, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und ich glaube, dass im Geist eine Weiche umgelegt worden ist. Ja, wir wissen alle natürlich, der Teufel ist vor 2000 Jahren im Himmel rausgeflogen und somit hat der Verkläger der Brüder nichts mehr an uns. Und das, was Jesus da gesehen hat, ist bereits passiert. Und trotzdem glaube ich, dass nochmal etwas Besonderes im Geist sich abgespielt hat in den letzten ein, zwei Tagen, was einfach eine neue Dimension der Autorität Gottes freisetzt. Weil Jesus spricht weiter und er sagt, nachdem er sagt, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen, sagt er, siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, über die ganze Kraft des Feindes, über die ganze Kraft des Feindes, über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Halleluja! Oh, Halleluja! Da ist Autorität über Krankheit heute Morgen. Da ist Autorität über dämonische Mächte heute Morgen. Da ist Autorität über Quälgeister in deinem Leben heute Morgen. Oh, da ist Autorität. Da ist Autorität. Halleluja. Halleluja. Und wenn du in der letzten Zeit vielleicht angegriffen wurdest oder gequält wurdest, vielleicht sogar belagert wurdest oder vielleicht schon sogar über längere Zeit gequält wurdest durch unterschiedliche Arten von Quälgeistern, seines Ängste, seines Zwänge, seines Depressionen, seines irgendwelche Gedanken, die du nicht losbringst, irgendwelche Bilder, Eindrücke, Träume, Albträume, was auch immer es ist, wodurch der Feind versucht hat, etwas auf dich zu legen und dich zu bedrücken, dann gerade jetzt streck einfach mal deine Hände aus. Vater, in dem Namen Jesu Christi nehmen wir heute Morgen diese Autorität, die du uns gegeben hast. Du hast den Teufel gesehen, wie er wie ein Blitz vom Himmel gefallen ist. Und so danke ich dir, Herr, für ein neues Fenster der Autorität heute Morgen hier. Und in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi, ja, ergreife ich diese Autorität und ich sage, jeder Geist der Söhne und Töchter hier gequält hat, in dem Namen Jesus, er muss jetzt ihre Körper und ihre Seelen verlassen, in dem Namen Jesus. Jeder Geist von Depression, jeder Geist von Bedrückung, jeder Geist von Angst, jeder Geist von Sorge, jeder Geist von Zwangsgedanken in dem Namen Jesus. Ich sage, raus aus den Söhnen und Töchtern Gottes jetzt. In Jesu Namen. Raus hier in diesem Raum. Halleluja. Halleluja. Atme einfach mal tief aus. Atme mal voll aus. In Jesu Namen. Oh, raus in Jesu Namen. Oh, sei frei und los. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, auch Geister, die chronische Müdigkeit bewirkt haben, in dem Namen Jesu Christi. Ich spreche zu diesen Geistern jetzt in Jesu Namen, kommt raus aus den Körpern, kommt raus aus den Seelen, in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Halleluja. Geister, die chronische Krankheiten verursacht haben. Was auch immer das sein mag, wie auch immer die Ärzte es nennen mögen, aber ich sehe einfach Geister, die chronische Krankheiten bewirkt haben. Und in dem Namen Jesu Christi, streck dich einfach aus, streck dich aus, wenn dich das betrifft. In dem Namen Jesu Christi nehme ich Autorität jetzt. Autorität über diese Geister von chronischen Krankheiten. Und ich sage in Jesu Namen, raus! Oh, ja, da ist es, da ist es, da ist es, da ist es, da ist es, da ist es. Oh, einige werden befreit von Diabetes, gerade jetzt sehe ich in Jesu Namen. Jemand ist hier und du hattest Hashimoto diagnostiziert, es geht jetzt raus aus deinem Körper. In Jesu Namen, die Bluttests werden es zeigen. In Jesu Namen, auch über Livestream kannst du das empfangen. In Jesu Namen, jemand wird berührt an seiner Bauchspeicheldrüse. Ich weiß nicht, was da das Problem ist. Diabetes hatten wir schon, aber ich glaube, das ist noch ein anderes Problem mit der Bauchspeicheldrüse. In Jesu Namen, sei frei und los. In Jesu Namen, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater. All diese Diagnosen, all diese Krankheiten, all das, was auch immer der Name ist hier auf dieser Erde, Herr. Herr, aber da, wo einfach Geister die Ursache dafür sind, das sagen wir jetzt in Jesu Namen, raus damit. In Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Atme es aus, lass es ziehen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Ja, Freiheit, Freiheit von Krebs, Freiheit, oh, Freiheit. Freiheit von MS, Freiheit, Freiheit von Parkinson, da ist Freiheit, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Oh, komm, gib mal ihm die Ehre, er ist der Geist der Freiheit, er ist der Herr der Freiheit. Wen der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Oh ja, wohl dem Volk, das den Jubelruf kennt. Spürt bereits, dass Jesus ihn berührt hat und dass sich etwas verändert hat. Streck einfach mal deine Hände. So, schaut mal überall diese Hände. Halleluja. Lass uns mal Jesus einen kräftigen Applaus geben. Lass uns mal Jesus wirklich die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Wir lieben dich. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Auch du über Livestream. Wenn du eine Heilung erlebst oder eine Befreiung erlebst, schreib uns einfach eine E-Mail. Ich könnte es schon während dem Gottesdienst sehen. Einfach an wunder@glorylife.de. wunder@glorylife.de. miracles@glorylife.net for the English speaking people. Ihr könnt uns eine E-Mail schicken und uns einfach mitteilen, was Jesus getan hat oder was er tut, auch gerade jetzt, während des Gottesdienstes. Halleluja. Heute ist ein Herrlichkeits- und Wundertag. Also erwarte, dass Gott Wunder tut. Amen. Halleluja. Er ist der Wunderwirker. Weißt du, das ist seine Natur. Das ist sein Wesen. Das ist nicht etwas, was wir uns irgendwo herziehen, sondern er ist der Wunderwirker. In Jesaja heißt es, er ist der Planer der Wunder. Amen. Er ist der Planer der Wunder, das ist sein Wesen. Er hat von langer Hand diesen Tag geplant. Er hat von langer Hand dein Wunder vorbereitet. Er hat dich von langer Hand geplant, dass du heute hier in diesem Gottesdienst bist. Es ist kein Zufall, dass du hier bist. Halleluja. Egal, wo du herkommst, egal wie nah oder egal wie weit, Halleluja. Es ist kein Zufall, dass du hier bist. Halleluja. Sag es mal zu irgendjemand in deiner Nähe. Es ist kein Zufall, dass du hier bist heute Morgen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Gott hat etwas Spezielles vor an diesem Wochenende und wir spüren, seine Gegenwart ist schon so mächtig hier und es wird noch weiter zunehmen. Und ich freue mich unendlich heute Morgen, dass mein wunderbarer Freund Philipp Schmerold, Pastor Philipp Schmerold, heute Morgen hier ist aus Österreich, Randenberg. Halleluja, vom Revival Center. Ich sage immer so, ein Mann im besten Jesus-Alter. Ja? Wir würden sagen, ein junger Mann. Ich sage im besten Jesus-Alter. So, er ist ungefähr ziemlich genauso alt, wie Jesus war zu seiner besten Zeit. Ja? Gerade ungefähr so in der Zeit, als er Lazarus von den Toten auferweckt hat. So. Halleluja. Und wir freuen uns, dass er heute Morgen hier ist. Er tut einen gewaltigen Dienst, nicht nur hier in Mitteleuropa, sondern auch in den Nationen. Und wir haben ein kleines Video vorbereitet, beziehungsweise er hat es vorbereitet, ein kleines Video. Und das wollen wir einfach abspielen, wo wir einfach ein bisschen sehen, auch was so durch ihn passiert, auch in den Nationen, zum Beispiel Pakistan und anderen Ländern. Und hört einfach gut zu, schaut einfach gut zu. Und wir wollen dann einfach im Anschluss, wollen wir einfach auch seinen Dienst speziell segnen, wirklich heute mit einem Missionsopfer. Alle. Sehr zurückgezogenen Gebieten unter sehr schwierigen Umständen, heißt der Text. Evangelium von Jesus Christus wird gepredigt. Mit Wundern, Zeichen und machtvollen Taten. Alle Krankheit weg heute Abend. As God planned, what do you think would happen to the global church? Some people here tonight, you will surrender your full life to Jesus. Du möchtest dein komplettes Leben Jesus hingeben. I command bodies to be healed in the name of Jesus. Ich befehle den Körpern jetzt geheilt zu sein, in Jesu Namen. Tausende Heilungen passieren. Sie kann wieder sehen. Und ich spreche Schutz über diesen kleinen Baby. Und es wird geheilt von Blindheit in den Augen. Da ist Heilung im Namen Jesu. Tausende von Befreiungen. Gottes Missionsbefehl wird ausgeführt. Wie viele brauchen ein Wunder? Und tausende von Entscheidungen für Jesus. Ich setze jetzt Wunder frei. In dem Namen Jesus. Ich befehle jeder Krankheit und jedem Gebrechen jetzt zu verschwinden. In dem Namen Jesus. Ja, Krankheit, komm raus in dem Namen Jesus. Was siehst du? Halleluja. Das Auge geöffnet. Halleluja. Gemeinden werden gegründet. Pakistan. Vater, ich bitte dich. Im Namen Jesus. Zentren werden etabliert. Und jetzt wird er gesegnet, dieser Pastor. Leiter werden aufgerichtet. Taufe. Halleluja. Eine Vision. Eine Mission. Der große Auftrag. Die Gemeinde Jesu entzünden für die Endzeiternte. Revival Centers International. Halleluja. Beuge die Kirche und rette die Welt. Das ist ein Zitat von Evan Roberts, der Erweckung in Wales. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Stark, ha? Wow, da kriegst du Gänsehaut. Ha? Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, bevor der Philipp kommt und jetzt gleich predigt, wollen wir heute Morgen wirklich ein Missionsopfer einnehmen, speziell einfach für seinen Dienst, für die Revival Centers weltweit, für die Mission, einfach für die Nationen, in die Gott ihn schickt. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Boden. Ich kenne den Philipp jetzt schon seit einigen Jahren und ich kenne sein Herz und ich weiß, hier geht es nicht darum, irgendwie einen großen Namen zu bauen oder irgendwie Geld zu sammeln oder so irgendetwas, sondern es geht um das, worum es Jesus geht, nämlich Seelen erretten, Kranke heilen, Gebundene befreien, Gemeinden gründen. Was sehr wichtig ist, auch wenn Ernte eingebracht wird, muss die Ernte in Gemeinden eingebracht werden. Und das ist das Herz von Philipp und es ist das Herz dieses Dienstes und in diesen Dienst wollen wir heute Morgen hinein investieren und du hast die Möglichkeit, wenn du hier live dabei bist, dann kannst du in bar geben, jetzt in den Eimer, den wir durchgeben. Du kannst aber auch eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl sich findet und da den Betrag reinschreiben, den du überweisen möchtest in den nächsten Tagen und dann einfach die eine Hälfte in den Eimer tun, die andere Hälfte mit nach Hause nehmen und dann in den nächsten Tagen überweisen. Oder wenn du Livestream zuschaust, kannst du überweisen über die IBAN, einfach mit dem Betreff Dienst Philipp Schmerold oder Revival Centers oder was auch immer du reinschreiben möchtest, so dass wir einfach erkennen, dass es für ihn ist, hier die Überweisungs-IBAN und dann PayPal findest du auch und dann den Spenden-Button über unsere Homepage für die Kreditkarte, da kannst du jetzt hingehen, wenn du Livestream eingeschaltet hast, kannst du da jetzt kurz hingehen und einfach das hineintun oder das tun, was er dir zeigt. Einfach gib ihm dein bestes Saatkorn heute Morgen. Das ist, wie ich gesagt habe, das ist eine Saat, die definitiv Frucht bringen wird. Wenn du hier live dabei bist, denke dran, wir haben noch diese Kärtchen, diese Corona-Datenerfassungskärtchen. Füll das Kärtchen aus, das an deinem Stuhl liegt. Schreib rein, in welcher Stuhlreihe du gesessen bist. Hinter den Stuhlreihen ist immer diese Platznummer, genau, die du einträgst einfach in die Karte, sodass man weiß, wo du gesessen bist und dein Name und Kontaktdaten, das ist notwendig für Corona, aber es wird auch wieder vernichtet nach der entsprechenden Aufbewahrungspflicht. Okay, gut, also jetzt gehen wir die Eimer durch und wie gesagt, wenn ihr hier live dabei seid, einfach Verpflichtungserklärungen oder in bar oder und die Datenerfassungskärtchen bitte hineintun. Und ansonsten über Livestream könnt ihr hier das tun, was Gott euch gezeigt hat, per PayPal, Kreditkarte oder per Überweisung. Halleluja. Und wenn wir geben, geben wir mit Freuden. Amen. Yay. Yeah. Weil einen fröhlichen Geber liebt Gott. Amen. Preist den Herrn. Und während ihr gebt, gebe ich euch heute schon die Ansagen weiter, weil wir wollen am Schluss wirklich Open End machen und Philipp soll freien Raum haben, hier einfach zu dienen, solange Leute da sind oder solange der Heilige Geist mich führt. Nein, solange einfach die Salbung dabei ist. Halleluja. Und deswegen gebe ich euch jetzt einfach die Ansagen schon weiter. Im Anschluss an den Gottesdienst, wann auch immer das dann ist, bitte eure Kinder persönlich im Kinderdienst abholen, das ist wichtig. Es gibt heute im Café, wie immer, Kaffee, Brezeln, süße Stückchen. Kaffee im Außenbereich gibt es auch keine Maskenpflicht mehr. Also auf der Terrasse könnt ihr frei sitzen, genießt die Zeit der Gemeinschaft. Ah, okay, und es gibt heute auch was Warmes zu essen, Seitenwürstle, Schnitzel im Brötle und was noch? Nicht Schnitzle, sondern schon ein Schnitzel, ja, okay. Okay, und Seitenwürstle mit Kartoffelsalat sogar. Also ihr könnt richtig voll Mittag essen und wir haben es auch so heute, dass das Café und der Lounge-Bereich, der ist den ganzen Tag geöffnet bis zur Abendveranstaltung. Um 17.15 Uhr ist ja wieder Saalöffnung für die Abendveranstaltung. Wir machen ab 15 Uhr die Zwischentür hier zu, zum Gottesdienstbereich, aber der Café- und Lounge-Bereich bleibt den ganzen Tag geöffnet, sodass ihr euch dort aufhalten könnt, auch bis zur Abendveranstaltung. Ihr könnt auch eure Sachen hier nachher am Platz lassen, wenn ihr den Platz belegt halten möchtet. Allerdings, wo ihr noch ran müsst nach 15 Uhr, das bitte aus dem Raum rausnehmen, weil der Saal wird hier abgeschlossen. Dann ab 15 Uhr ist nur noch der Kaffee- und Lounge-Bereich offen. Also alles, was ihr dort braucht bis heute Abend, solltet ihr auf jeden Fall aus dem Raum herausnehmen. Okay? Gut. Preist den Herrn. Okay. Saalöffnung heute Abend, die habe ich schon gesagt, 17.15 Uhr. Am Dienstag haben wir um 19.30 Uhr wieder Glory Life Intensivabend hier im Zentrum mit Lobpreisgaben des Geistes, Predigten, starke, intensive Zeit in der Herrlichkeit Gottes. Seid möglichst live dabei. Livestream gibt es für Abonnenten und für Schüler auch. Und am Donnerstag ist um 17.30 Uhr wieder Treffen zur Schatzsuche mit Manuela im Gebetsraum. Wer zum ersten Mal mitkommen will, bitte vorher bei Manuela melden. Wo ist die Manuela heute Morgen? Hier, genau, Manuela leitet die Schatzsuche, da geht es darum, sich prophetische Eindrücke geben zu lassen für Menschen, die man dann sucht, auf der Straße, im Einkaufszentrum und wo auch immer. Und dann spricht man die Leute an, die Gott einem gezeigt hat und dann bekehren sie sich und kommen zu Jesus und werden geheilt. Übrigens, gestern war unser Evangelisationsteam auf dem Schlossplatz und ich habe gehört, war super Zeit, sie hatten super Zeit. Drei Leute haben sich bekehrt, Halleluja, darunter ein junger Mann aus Afghanistan zum Beispiel, eine Frau, die hatte, glaube ich, Probleme, was war das, von irgendwas geheilt worden, Unfall gehabt hatte, hat ihr Leben Jesus gegeben, ein junger Mann mit Krücken, mit angeknackstem Fuß, hat Heilung erlebt und so weiter. Also es war eine starke Zeit. Geben wir mal unserem Evangelisationsteam einen kräftigen Applaus. Ich glaube, 13 Leute waren gestern auf der Straße, oder? Ja, super, wunderbar, starke Sache. Und wie gesagt, nächsten Donnerstag 17.30 Uhr Treffen zur Schatzsuche hier im Gebetsraum. Und dann ab 19 Uhr ist das Gebet für ein frisches Wirken des Geistes in den Nationen. Ab 19 Uhr hier, also sozusagen die halbe Stunde bevor die Glory Life Schule beginnt, treffen wir uns hier zum Beten. Auch über Livestream wird es übertragen, das Gebet. Und es geht dann nahtlos über in die Glory Life Schule um 19.30 Uhr. Hier im Zentrum. Seid dabei, wenn ihr noch nicht angemeldet seid in der Glory Life Schule, dürft ihr dreimal schnuppern. Das ist wirklich der Ort, an dem du zugerüstet wirst für dieses übernatürliche Herrlichkeitsleben in Jesus. Und ich freue mich, wir haben inzwischen Schüler aus 14 oder 15 Nationen, die dabei sind. Es gibt es auf Deutsch und auf Englisch die Schule und es breitet sich immer mehr aus. Also wenn du noch nicht dabei bist in dieser großen Familie der Glory Life Schüler, dann melde dich einfach an. Okay, und dann haben wir am Freitag um 19 Uhr Connected, den besonderen Gottesdienst für Jugendliche und junge Erwachsene von 13 bis 25 Jahren hier im Zentrum. Du kannst dich beim Tobi melden, wenn du dabei sein möchtest, da ist der Tobi. Ah, ihr geht bowlen jetzt am Freitag, ah, deswegen vorher anmelden. Also wer bowlen will, vorher anmelden, okay? Gut, 19 Uhr ist aber Treffpunkt hier, oder? Ja, okay, gut. Sonntag haben wir um 10 Uhr, nächsten Sonntag wieder Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst hier im Zentrum, parallel Kindergottesdienst für alle Kinder von 3 bis 16 Jahren, Anmeldung von 9.45 Uhr bis 10 Uhr. Außerdem wird es nächsten Sonntag wieder eine Kindersegnung geben. Wenn du dein Kind noch segnen lassen möchtest, dann schreib uns einfach eine E-Mail an info@glorylife.de und sag Bescheid, dann wird dein Kind mitgesegnet nächsten Sonntag. Und im Anschluss an den Gottesdienst nächsten Sonntag gibt es noch einen Empfang für alle die, die in den letzten Wochen neu zu Glory Life dazugestoßen sind. Direkt im Anschluss im Kaffeebereich, da komme ich dann rüber zu euch, direkt im Anschluss an den Gottesdienst. Außerdem kannst du dich noch anmelden zu unserer nächsten Taufe. Wenn du noch nicht als Erwachsener aufgrund deines Glaubens getauft worden bist, dann melde dich schnell mit dem blauen Formular am Infoständer an und dann bekommst du den Termin mitgeteilt, wo wir dann im Anschluss an einen Gottesdienst hier unsere nächste Taufe machen. Und alle anderen Termine findest du in unserem Infoblatt Aufbruch, das am Ausgang ausliegt, und auch natürlich im Internet kannst du uns verfolgen unter, ja, verfolgen, manche verfolgen uns im Internet, okay, glorylife.de, Halleluja. Preist den Herrn, Halleluja. Jetzt segnen wir noch die Sammlung, streckt einfach eure Hände aus, Vater, ich danke dir von ganzem, willst du auch mitsegnen, Philipp, weil es ist ja für deinen Dienst, Halleluja. Wer gesegnet wird, darf auch segnen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater, Herr, dass du diese Saatkörner multiplizierst, Herr. Herr, in der Ernte, Herr. Wir beten, Herr, dass aus jedem Euro eine errettete Seele hervorkommt, Herr. Halleluja, Herr. Wir danken dir für Multiplikation auf dem Missionsfeld, Herr. Wir danken dir für ewige Frucht, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass wer gegeben hat, Herr, dem wird auch wieder gegeben, Herr. Und so danke ich dir für überreiche, ewige Frucht in Jesu Namen, die hervorkommt. Halleluja. Auch bei jedem Einzelnen, Herr. Zurück in deinen Schoß. Ein gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes und überfließendes Maß. In Jesu Namen. Sag danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt geben wir Philipp einen kräftigen Applaus nochmal. Er kommt nach vorne. Und er gibt uns jetzt das Wort weiter. Halleluja. Ja, komm, lass uns ihn mal willkommen. Wir ehren Jesus in ihm. Amen. Halleluja. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ehre ist auch ein wichtiger Wert im Reich Gottes. Wir ehren nicht Menschen, aber wir ehren Jesus in den Menschen. Und das ist auch sehr wichtig, weil Jesus ist nicht nur irgendwo im Luftraum, sondern er kommt durch Menschen zu uns. Halleluja. Amen. Praise you, Jesus. Halleluja, Gott ist gut. Lass uns noch mal gemeinsam aufstehen heute Morgen. Danke, Jesus. Ich spüre so ein richtiges Pfingstfeuer heute Morgen. Halleluja. Wie viele können diese Hitze spüren im Geist? Halleluja. Es wird ein bisschen heißer im Geist. Heb noch mal deine Hände zum Herrn heute Morgen. Halleluja. Vater, wir danken dir für ein neues Feuer heute Morgen. Halleluja. Wir danken dir für Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Halleluja. Oh, wir danken dir, Herr Jesus. Oh, komm, Heiliger Geist, mit neuem Feuer heute. Halleluja, streck dich aus danach. Da ist ein neues Pfingstfeuer für dich, auch für Zeugendienst, auch hinzugehen. Halleluja. Oh, wir danken dir, Jesus, für diese originale Flamme, für diese Pfingstflamme, diese Original Flame. Halleluja. Oh, ich danke dir, Vater, dass es immer mehr zunimmt hier in diesem Raum. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Erfülle du Leute neu. Halleluja. Erfülle Leute neu. Empfange es einfach jetzt. Neue Erfüllungen mit deinem Geist. Komm, Heiliger Geist. Halleluja. Komm, Heiliger Geist. Mit Feuer heute in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Wenn du jetzt dieses Feuer, das ist so 10, ich sehe 10, 15 Leute, die dieses Feuer ganz stark spürbar spüren. Ich möchte, dass ihr ganz schnell nach vorne kommt. 10, 15 Leute, die es spürbar spüren, kommt ganz schnell nach vorne. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Rababase. Danke, Jesus, für eine Übertragung von Salbung jetzt auch. Dieses Pentecost-Fire. Dieses Pentecost-Fire. Nur diese 10, bitte nicht alle nach vorne kommen. 10, 15 Leute. Halleluja. Ich danke dir, Vater. Auch ein Herzschlag für die Nationen. Halleluja. Pentecost-Fire. Pentecost-Fire. In the name of Jesus. Halleluja. Oh, Rabaso Torobose. Ich danke dir für. Ich danke dir für Zeichen, Wunder, Machttaten. Halleluja. Ich danke dir, Vater, für diese übernatürliche Bewegung hinzugehen. Halleluja. Eine Sendungssalbung im Geist in Jesu Namen. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Ich danke dir, Heiliger Geist, für Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen. Halleluja. Übrigens, alle, die auf ihren Plätzen sind, ihr könnt es auch empfangen. Die hier vorne können halt einfach ein bisschen mehr empfangen. Manchmal ist das so. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Eine neue Zuteilung. Komm, Feuer Gottes. Halleluja. Lass uns ein bisschen beten heute Morgen. Halleluja. Sie sind im Obergemach zusammengesessen. Sie waren zusammen. Halleluja. Da ist eine Einheit im Geist. Und ich spüre so ein neues Pfingstfeuer. Halleluja. Und so dieser Herzschlag für die Nationen auch in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass ihre Speise es ist, den Willen des Vaters zu tun. Johannes 4, Vers 34. Ihre Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Ich danke dir für dieses Herz. Halleluja. Oh Gott, gib dir jetzt in diesem Moment ein ganz tiefes Mitgefühl oder eine ganz tiefe Leidenschaft, ein ganz tiefes Mitgefühl für Menschen, die leiden und die zerbrochen sind. Ein Mitgefühl, Halleluja. Die Bibel sagt, er hatte Mitgefühl und er heilte sie. Ich spüre das im Geist, im ganzen Raum. Empfang das, wo du gerade bist, ein Mitgefühl für Menschen, die leiden, die krank sind, die verloren sind. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Aus diesem Mitgefühl wird eine größere Wundersalbung resultieren. Halleluja. Er hatte Mitgefühl und er heilte sie. Oh, ich danke dir für dieses Mitgefühl heute. Weißt du, es ist ganz interessant, das mit den Tränen und mit der Freude, das geht manchmal Hand in Hand. Wir weinen über die Verlorenen, aber die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Halleluja. Das geht manchmal Hand in Hand. Ich danke dir, Jesus, für deine Leidenschaft, für dein Mitgefühl. Dein Mitgefühl. Oh, Rabasche, das Herz Gottes. Das Herz Gottes. Das Herz Gottes. Halleluja. Oh, Rabasche, Toroboshe. Ich spüre gerade so, wie Gott dir sein Herz geben möchte heute, dass du nicht nur jemand bist, der vielleicht gelernt hat, irgendwie in Gaben zu wandeln oder in Gaben zu fließen, sondern jemand, der das Herz Gottes hat. Halleluja. Streck dich aus danach heute. Streck dich aus danach. Oh, danke, Vater, für deine bedingungslose Liebe, auch für jeden Einzelnen, der hier im Raum ist heute Morgen, und dass du ausgießt neu von diesem Leben, von dieser Liebe in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Ich danke dir, Vater, für das Ziehen deiner bedingungslosen Liebe. Halleluja. Dass du auch Schmerzen wegnimmst heute in Jesu Namen. Halleluja. Oh, Heiliger Geist, wir danken dir, dass du es bist, der uns befähigt, dass du es bist, der uns Jesus immer mehr offenbart, dass du es bist, der wirkt, wenn wir im Heilungsdienst dienen, wenn wir das Evangelium weitergeben. Es ist der Geist Gottes, der befähigt. Halleluja. Und ich spüre, wie der Geist Gottes so mit seiner Liebe kommt, sein Mitgefühl, seine Leidenschaft, auch für die Nationen. Manche hier in diesem Raum haben spezifisch für die Errettung von Nationen gebetet. Und ich sehe so 5 Leute, du warst auf deinen Knien. Und bitte jetzt nicht wieder jeder nach vorne kommen einfach, sondern 5 Leute, du hast über Jahre schon für Österreich, Deutschland und die Schweiz im Spezifischen gebetet. Ich habe dich im Geist gesehen, wie du auf deinen Knien gebetet hast. Die Bibel sagt in Jakobus, das Gebet des Gerechten vermag viel. Halleluja. Ich möchte dir sagen, dass Gott dein Gebet erhören möchte und dass er es beantworten möchte. Alles, was ihr erbittet in meinem Namen, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Ich glaube, in diesen letzten Tagen möchte uns Gott ganze Länder geben. Halleluja. Das ist Endzeiternte. Da ist eine Beschleunigung im Geist. Da ist eine rasche Multiplikation. Und ich sag das zur Ehre des Herrn. Wir haben in den letzten paar Jahren über 100.000 Entscheidungen für Jesus gehabt durch unseren Dienst. Unser Revival Churches Netzwerk ist auf über 100 Gemeinden angewachsen, nur in ein paar Jahren. Warum ist das so? Weil wir in den letzten Tagen sind, weil wir in der Endzeiternte sind und Jesus kommt bald und da ist eine geistliche Beschleunigung. Halleluja. Wo sind diese 5 Leute, die für Österreich, Schweiz und Deutschland speziell gebetet haben? Komm nach vorne. 5 Personen, schon über Jahre. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Rababasse. Vielleicht kommt ihr so hier auf diese Seite. Oh, ich danke dir, Vater, dass das Gebet des Gerechten viel vermag. Lass uns im Gebet bleiben. Oh, danke, Jesus. Oh, ich danke dir, Vater, für diese Gebete, die Kraft haben. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass Gott zu euch sagt, ich möchte euch im Geist diese Länder geben. Ich möchte sie euch zum Erbteil geben, in Jesu Namen. Halleluja. Betet weiterhin für die Transformation, für die Errettung dieser Länder. Halleluja. Das sind vier. Wo ist die fünfte Person? Es waren fünf, oder ist die Person schon auf dem Boden? Halleluja. Bless her. Halleluja. Danke, Jesus, für Pastor Georg. Halleluja. Danke für eine Zunahme auch von Festivals und neuen Gemeinden und Crusades in Jesu Namen, in den Nationen. Halleluja. Lass uns nochmal unsere Hände heben zum Herrn. Ich hatte dieses Wort für die Astrid vor Ort. Ich hatte dieses Wort für die Astrid vorher, aber das ist für einige in diesem Raum. Johannes 4, Vers 34. Meine Bestimmung ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Wie viele verstehen, dass du und ich dazu berufen sind für ein übernatürliches Leben? Wir sind dazu berufen, mehr und mehr in die Werke des Vaters einzutreten, die er für uns vorbereitet hat. Halleluja. 1. Johannes 3, Vers 8 sagt, der Sohn Gottes ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wie viele wollen die Werke des Teufels zerstören? Weißt du, da ist eine Zunahme von diesem Bewusstsein. Da ist eine Zunahme von diesem Bewusstsein, dass es unsere Speise ist, den Willen dessen zu tun, der uns gesandt hat. Halleluja. Lukas 4, Vers 18 sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Halleluja. Weißt du, das ist deine Bestimmung. Das ist nicht nur die Bestimmung von Vollzeitlern, das ist auch deine Bestimmung. Halleluja. Weißt du, das ist ein klassischer Auftrag in diesem Jüngerschaftspaket. Matthäus 10, Vers 8. Heilt die Kranken, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus und weckt die Toten auf. Halleluja. Weißt du, die Salbung ist es, die das Joch zerbricht. Und wie viele sind voller Salbung hier heute Morgen? Oh, ich liebe, was Bill Johnson uns vor Jahren gelehrt hat. Weißt du, der Heilige Geist, er ist in uns und er möchte raus. Weißt du, es gibt manchmal charismatische Christen, die fühlen sich so wohl dabei, dass der Heilige Geist in ihnen ist. Aber der Heilige Geist denkt sich dann manchmal, ich möchte raus. Und er möchte Transformation bewirken. Wir haben diese Stelle heute schon gehört von Lukas 10, Vers 19. Der Herr hat gesagt, siehe, ich gebe euch Vollmacht, um auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Halleluja. Weißt du, da beginnt irgendwie etwas, da beginnt irgendwie alles. Du und ich, wir sind dazu berufen, ein übernatürliches Leben mit dem Herrn zu leben. Und wir sind positioniert im Geist. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Wir sind mit Christus von den Toten auferweckt worden. Wir sind mit Christus aufgefahren sozusagen und mitversetzt worden in himmlische Regionen. Epheser 2, Vers 6. Und von diesem Ort aus agieren wir mit Vollmacht. Halleluja. Ich liebe es, wenn Geister ausfahren aus Leuten. Ich liebe es. Und weißt du, das ist wirklich so eine dieser Dinge, die passieren unter der Salbung. Mich wundert jetzt nicht, dass Jesus gesagt hat, freut euch nicht bloß darüber, freut euch darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens sind, weil ich bin ganz offen mit euch. Ich habe Dämonen aus Leuten ausgetrieben und ich habe mich echt drüber gefreut. Punkt 1, weil sie frei geworden sind. Punkt 2, weil es so eine reale Demonstration ist, dass wirklich dieser Name Jesu der Name ist, der über allen Namen ist. Halleluja. Wir hatten erst gestern so einen interessanten Fall und wir hatten ein cooles Event bei uns in Handenberg. Wie viele wissen, wo Handenberg ist? Okay, die Mehrheit weiß es nicht. Jesus liebt euch trotzdem genauso. Halleluja. Pastor Georg hat schon mehrfach bei uns gedient auch. Es ist immer wieder cool, hier zu sein. Pastor Georg und ich, wir haben ja sowas wie ein Erweckungsbündnis oder so. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir hatten erst gestern so einen coolen Fall. Du darfst noch ein bisschen da bleiben. Bleib noch ein bisschen da. Ich habe den Eindruck, irgendwas hat Gott noch für dich. Bleib noch ein bisschen da. Wir hatten erst gestern so einen Fall. Wir hatten ein Event, das hat Träume und Visionen geheißen. Und Gott hat mir vor circa 2 Jahren gezeigt, wir sollen ein Event machen, wo lauter Frauen predigen. Und es gibt noch immer Leute, die meinen, Frauen können nicht predigen. Ja, keine Ahnung. Und wahrscheinlich nicht hier. Aber ich hatte den Eindruck, dass ein Event geschehen soll, wo Frauen dienen. Aber nicht nur eine Frauenkonferenz, sondern ein Event, wo Frauen dienen für Männer und Frauen. Wie viele verstehen, dass wir Männer auch das brauchen, was Gott den Frauen gegeben hat? Und wir verstehen, dass ihr Frauen auch das braucht, was Gott den Männern gegeben hat. Weißt du, das ist ja sowieso ein bisschen irrelevant, wenn Leute so diese Vergleiche anstellen. Ja, Gott kann das tun. Es geht um den Geist des Herrn, weißt du. Wenn der Geist des Herrn auf jemanden ruht, dann passt das. Das Geschlecht ist dabei absolut irrelevant. Hast du das gewusst? Die Salbung möchte ich auf dir sehen, das ist relevant dann. Aber es waren ganz starke Dienste. Auch Monika, ich möchte Monika und Eno begrüßen von unserem Revival Center Team. Steht mal kurz auf, die sind hier hergekommen von diesem Gott, zu diesem Gottesdienst. Echt mega Leute. Und die Monika hat gedient und der Herr hat sein Wort bestätigt mit nachfolgenden Zeichen. Leute sind befreit worden und Leute sind geheilt worden und erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, auch zum ersten Mal mit Sprachenrede. Und am Ende der Versammlung war eine Frau, die hat so zu manifestieren begonnen und so dämonisch manifestieren zu begonnen. Und ich und ein paar andere von unserem Team, wir beginnen zu beten für sie und sie ist ein bisschen wild. Und weißt du, wenn diese Dämonen die Leute dazu bringen, dass sie sich irgendwie mit dem Kopf gegen die Wand schlagen und so, das Erste, was du tust, du sagst den Dämonen, sie sollen das erstmal unterlassen. Weil in diesem Prozess, wo sie raus müssen, tun sie der Person nicht weh. Amen. Das bedeutet, das Erste ist, sie müssen das aufhören. So dieses, und manchmal sträuben sich Dämonen ein bisschen. Da musst du ein bisschen dranbleiben im Glauben. Weißt du, wir überwinden durch den Glauben und Dämonen, das habe ich am Missionsfeld gelernt, du musst die wirklich durch die Gabe des Glaubens austreiben, einfach auch aus Leuten. Und lass dich niemals einschüchtern von Dämonen. Das ist so interessant, weil Leute verstehen das manchmal von einer theologischen Perspektive. Aber was tust du, wenn ein Dämon daherkommt? Du musst dem in die Augen schauen können und du lässt dich nicht einschüchtern. Das muss real sein für dich. Da ist die Beziehung mit dem Herrn so wichtig. Ich war erst in Südasien und ich predige das Evangelium und auf einmal beginnt eine Frau voll, läuft her und Leute sagen dann, ja, die muss man jetzt wegbringen. Die muss man nicht wegbringen. Der Dämon muss rausgehen an Ort und Stelle, sodass ich die Botschaft weiter predigen kann. Halleluja. Und da ist was da mit Befreiungssalbung auch heute. Wenn du da bist, also ich spreche jetzt nicht zu Personen, wenn du da bist und du bist ein Dämon, du hast keine Chance. Und weißt du, du musst voll mit dem Heiligen Geist sein und ich bete für sich, ich pausiere meine Message für ein paar Minuten, treib die Dämonen aus ihr und sie reißt zurück und sie liegt am Boden, wie wenn sie tot wäre oder so. Ich habe mich echt kurz gefragt, ich hoffe, dass sie nicht tot ist. Gott sei Dank war sie nicht tot, weil eine halbe Stunde später ist sie auf die Bühne gekommen, hat Zeugnis gegeben, wie der Herr Jesus sie komplett befreit hat. Halleluja. Und weißt du, ich liebe diese Dinge. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Halleluja. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und gestern beim Event Träume und Visionen, das war ganz interessant, weil die Dämonen haben zu mir so Sachen gesagt wie, deine Füße, die sind so heilig und ja, okay, alles schön und gut, ihr müsst raus. Und als Nächstes haben sie gesagt, dich kennen wir, dich kennen wir, dich kennen wir. Und ich habe zu ihnen gesagt, ja, ihr werdet noch öfter von mir hören. Ich komme im Namen Jesu raus. Das ist ganz interessant. Die kommen dann manchmal auch mit so komischen Aussagen daher. Am Ende des Tages raus. Halleluja. Weißt du, und ich liebe das, wenn Gott Menschen transformiert. So von innen heraus, wenn Ketten sprengen. Wenn Ketten abfallen von Leuten. Wenn du da bist heute und du bist irgendwie gebunden oder so. Du bist nicht dazu berufen, irgendwelche Schwierigkeiten oder so ein Jahrzehnt mit dir herumzutragen. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und weißt du, Gott hat mir mal gezeigt, Gott hat mir mal gezeigt, so im Geist, so diese Power-Kombination. Die Salbung bricht das Joch und die Wahrheit macht frei. Wir brauchen diese jochzerbrechende Salbung und diese Wahrheit, die frei macht. Halleluja. Die jochzerbrechende Salbung, die oft von außen etwas bricht. Der Geist geht und die freimachende Wahrheit, das, was im inwendigen Menschen dann Reife annimmt und Gestalt annimmt. So wie Jesus gesagt hat, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Halleluja. Das bedeutet, man lehrt dann Leute auch ein bisschen, wer sie sind in Christus, dass sie Autorität haben in Christus. Wenn wieder Angriff kommt, out in Jesu Namen. Amen. Weißt du, Jesus ist gekommen, um zu heilen, zu retten und zu befreien. Und er hat uns diesen Auftrag auch gegeben, dass wir diesen Dienst von Jesus fortführen. Ich liebe das so. Jesus ist gekommen, um zu lernen, zu predigen und zu heilen. Und das war so sein Auftrag. Die Bibel sagt dann in Epheser, er hat Gaben gegeben an den Leib Christi. Die Gaben von Christus an den Leib hier auf der Erde. Und das sind die Gaben Christi. Und der Heilige Geist hat Geistesgaben. Wir brauchen die Gaben Christi und wir brauchen die Geistesgaben, damit der Dienst von Jesus fortgeführt werden kann. Halleluja. Und so ziemlich alles, was er getan hat, war heilen und wiederherstellen. Menschen lieben. Die Hölle aus dem Menschen rauslieben. Halleluja. Das ist so ziemlich alles, was er getan hat. Weißt du, er ist gekommen, Menschen frei zu machen und Menschen zu transformieren und komplett zu verändern. Halleluja. Ich war vor ein paar Monaten mit einem Team von 18 Leuten, mit einem Team von 17 Leuten, um genau zu sein. Mich selber zähle ich ja auch dazu. Mit mir waren wir 18 Leute in Bulgarien. Wir haben einen heftigen Einsatz dort gehabt. Gerade so unter so Gypsies und Sinti und Roma, so sehr unerreichte Volksgruppen auch. Wie will ich verstehen, dass es in Europa auch unerreichte Leute gibt? Wir haben vor ein paar Wochen 2 Eröffnungen von 2 komplett neuen Gemeinden gehabt. Eine in Handenberg, Österreich, die andere in Bad Griesbach, Bayern. Das sind beides so abgelegene Regionen. Ich weiß nicht, wie ihr da bewandt seid, auch mit Endzeitprophetien und so. Das ist auch immer so ein schmaler Grat. Es gibt Leute, die fokussieren nur auf die Endzeitprophetien und tun überhaupt nichts. Und gleichzeitig darf man aber schon wissen, was Gott gesagt hat durch seine Diener, die Propheten. Und es hat viele Prophetien gegeben, dass manche der mächtigen Erweckungs Bewegungen in der Endzeit von so ländlichen Gebieten kommen, von so abgelegenen Gebieten. Und weißt du, ich glaube einfach, dass in dieser letzten Zeit Gott alles auf einmal tun möchte. Er möchte die Städte erreichen und er möchte die abgelegenen Dörfer erreichen. Das ist die finale letzte Ernte. Ich weiß nicht, wann Jesus wiederkommt. Ich hoffe, du auch nicht, weil gemäß Jesus weiß es keiner. Also von dem mehr, dass wir da lehrmäßig sauber bleiben. Halleluja. Aber was ich schon wieder neu empfunden habe im Geist, so diese Dringlichkeit, dass er bald kommt. Jesus kommt bald. Deshalb brauchen wir die Offenbarung des Glaubens, die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes, sodass wir zugerüstet sind als übernatürliche Erweckungsträger, dass wir diese finale Ernte noch einholen können. Halleluja. Amen. Das ist das, was er tun möchte. Und das ist manchmal ganz interessant, wenn man mit so einem Team, wie spät ist denn überhaupt? 11:45. Ja, schauen wir mal, es könnte ein bisschen länger dauern heute. Halleluja. Ihr habt ja das Kaffee offen. Vielleicht machen wir mal dann kurze Kaffeepause und dann geht's weiter im Heiligen Geist. Halleluja. Oh, Rapapasandarabashi, Kadabasi. Heb mal deine Hände und bete in Sprachen heute Morgen. Oh, Kadabasundodoboshi, Korobobosi. Halleluja, da ist eine Person da. Du bist in deinem Genick eingeschränkt. Das ist so eine Verspannung, eingeschränkt in deiner Bewegungsfreiheit. Und das sind mehrere Personen. Du kannst deinen Kopf nicht richtig bewegen. Und wenn das du bist, lass uns in Sprachen beten, dann komm ganz schnell nach vorne. In deinem Genick. Bewegungsfreiheit ist stark eingeschränkt. Halleluja. Ich spüre, wie der Herr das lösen möchte heute. Halleluja. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater. Ich weiß nicht genau, was die Ursache davon ist. Lass uns in Sprachen beten heute Morgen. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Ich danke dir, Vater. Vater, ich danke dir für meine Schwester, Herr. Ich spreche Heilung und Wiederherstellung aus in Jesu mächtigen Namen. Und du darfst dich nicht schrecken, aber ich werde jetzt dann beginnen, deinen Kopf ein bisschen zu bewegen. Schreck dich nicht. Ich werde Feingefühl haben und werde sensibel sein in Jesu Namen. Jesus, ich bete jetzt für Heilung und Wiederherstellung. Ich bete für ihr Genick. Halleluja, dass sich jede Verspannung da lösen muss, dass da Heilung reinkommt in Jesu Namen und dass diese Bewegungsfreiheit wiederhergestellt wird in Jesu mächtigen Namen. 100%, dass das wiederhergestellt wird in Jesu Namen. Halleluja. Jetzt beginn mal deinen Kopf, soweit es geht, auf deine linke Seite und auf deine rechte Seite zu bewegen, ohne dass du deine Schultern bewegst. Beweg deinen Kopf nach links. Halleluja. Danke, Jesus. Mach noch ein paar Mal. Halleluja. Wie geht's dir jetzt? Da tut nichts mehr weh. Halleluja. Ja, das. Halleluja. Danke, Jesus. Das kann ich auch sehen. Außer du wärst über Nacht jemand geworden, der einen Kopf irgendwie 360 Grad drehen kann. Aber nachdem das so nicht so ist, wir danken dir, Vater, für diese Wiederherstellung in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Lass uns mal dem Herrn einen Applaus geben. Halleluja. Vater, ich danke dir. Halleluja. Ich danke dir auch, dass du da in der Wirbelsäule was tust. Oh, ist ein interessanter Gottesdienst heute. Danke, Jesus. Halleluja. Danke für Wiederherstellung, Heilung in Jesu mächtigen Namen. Ich befehle diesen Genicksproblemen. Gott heilt diese Personen von diesen Genicksproblemen. Sei geheilt in Jesu Namen. Halleluja. Oh, rababa, shit. Okay, beten wir noch ein paar Sekunden. Das ist noch nicht so weit. Beten wir noch ein paar Sekunden. Das ist noch nicht so weit. Halleluja. Oh, rabasoto dobose. 5, 4, 3, 2, 1. Beginn jetzt deinen Kopf zu bewegen. Nach links und rechts. Halleluja, wir lösen alles da im Genick. Jede Verspannung, jeder Schmerz muss gehen in Jesu Namen. Jetzt stell dich mal gerade her und schau nach links und rechts, soweit es geht. Nach links und rechts, soweit es geht. Halleluja, wie fühlst du dich? Ich fühle mich besser. Du fühlst dich besser, halleluja. Danke, Jesus, für besser. Okay, High Five, gehen wir später vielleicht. Halleluja. Danke, Jesus, für besser. 100% in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Vater, ich danke dir für meinen Bruder. Das ist mein Bruder, der Michael, der war gestern auch bei uns. Sind ja nur 3 Stunden Autofahrt. Amen. Ich meine, hungrige Leute, erst in Handenberg und dann in Filderstadt. Vater, ich bitte für Heilung und Wiederherstellung in Jesu mächtigen Namen. Ich befehle diesen Genicksproblemen rauszugehen in Jesu Namen. Jetzt bewegt deinen Kopf, soweit es geht. Halleluja. Jeder Schmerz muss weichen in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Jeder Schmerz muss weichen in Jesu Namen. Wie geht's deinem Genick? Halleluja. Danke, Jesus. Geht viel besser. Halleluja. Vater, ich danke dir für das, was du tust in Jesu Namen. Halleluja. Okay, ich werde jetzt auf die anderen nicht mehr die Hände auflegen. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden so eine halbe Minute in Sprachen beten. Gott tut etwas hier in diesem Raum. Und was wir tun, wir steigen einfach nur ein in das, was er tut. Wir werden jetzt eine halbe Minute in Sprachen beten. Ganz einfach, weil ich während ich gesprochen habe, so dieses Empfinden jetzt im Geist hatte, eine halbe Minute werden wir in Sprachen beten. Und dann tust du hier vorne etwas, was du vorher nicht tun konntest. Ich schaue sogar auf die Uhr. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus, für Wiederherstellung. Danke, Jesus, für Heilung in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Oh, ich danke dir in Jesu Namen für Heilung, für Wiederherstellung. Halleluja. Ich danke dir für Heilung, für Wiederherstellung in Jesu Namen. Halleluja. Oh, rabasoto doboshi. Oh, halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Jetzt beginnt mal euren Kopf zu bewegen, die mit den Genicksproblemen. Das sind auch chronische Sachen, die jetzt gebrochen werden. Halleluja. Danke, Jesus. Lass mich mal ganz kurz deine Hand sehen, wenn es besser geworden ist. Wenn du vorne stehst, ist es besser geworden. Mach mal kurz so. Halleluja. Da ist jemand. Halleluja. Danke, Jesus. Da ist jemand. Halleluja. Lass uns Gott mal alle Ehre geben. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Darf ich kurz fragen, was ist hier das Problem bei der Dame? Okay. Und sind Sie sozusagen an den Rollstuhl gefesselt auch? Können Sie von sich aus gehen auch? Nein, kann ich nicht. Okay. Sie können nicht gehen. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Halleluja. Halleluja. Wäre nicht das erste Mal, dass jemand, der nicht gehen kann, nachher einfach wieder gehen kann, nachdem Jesus ihn oder sie berührt. Halleluja. Oh Vater, ich danke dir für deine Heilungskraft heute Morgen. Ich danke dir, Jesus, dass du sagst, aufgrund unserer Missetaten wurdest du zerschlagen, aufgrund unserer Übertretungen wurdest du durchbohrt. Die Strafe lag auf dir, damit wir Frieden hätten, und durch deine Striemen sind wir geheilt. Halleluja. Oh Vater, wir danken dir auch, dass das verfügbar ist im Geist, weil du sagst, du hast unsere Sünden auf dich genommen und hinaufgetragen auf das Kreuz. Halleluja. Sodass wir der Sünde gegenüber Tod und der Gerechtigkeit leben können, und durch deine Striemen sind wir geheilt. Halleluja. Oh Vater, ich danke dir für meine liebe Schwester. Ich segne sie in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Ich danke dir, Vater. Ich befehle jetzt jeden Geist des Gebrechens, dass er rausgeht aus ihrem Körper in Jesu Namen. Ströme der Heilungen sollen durch ihren Körper, durch ihre Wirbelsäule fließen in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Lass uns in Sprachen ein bisschen beten heute Morgen. Halleluja. Ströme der Heilung sollen fließen durch ihren Körper. Ich danke dir dafür in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. In Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, Rabbasot, ich werde jetzt beginnen, ein bisschen zu ziehen, und so wie du kannst, gibst du dem einfach nach. Halleluja. Stärke, Stärke und Leben. Ich befehle Leben zurück in ihren Körper in Jesu Namen. Halleluja. Ich befehle diesem Körper jetzt, steh auf und geh umher. Steh auf mal, steh auf. Halleluja. In Jesu mächtigen Namen. Ich befehle diesem Körper, steh auf und geh umher. In Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Oh, Rabbasoto do bosete de besse. Oh, danke, Vater. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Vater, ich danke dir für das, was du tust, Herr. Ich danke dir, dass du hier bist, Herr. In Jesu Namen. Halleluja. Oh, Rabasondoroboshika Rababase. Halleluja. Halleluja. Ich befehle, dass Stärke zurückkommt in ihre Beine und in ihre Füße. Halleluja. Beginn mal deine Füße zu bewegen. Beginn mal deine Füße ein bisschen zu bewegen. Halleluja. Beginn einen Schritt nach dem anderen zu setzen. Halleluja. Einen Schritt nach dem anderen. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus, für deine Liebe, für diese Person. Halleluja. Ich segne sie. Ich segne sie in Jesu Namen. Halleluja. Und jetzt steh auf. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, für Stärke. Danke, Jesus, für Stärke, die zurückkommt in ihren Körper. Halleluja. Ich spüre, wie der Herr etwas beginnt zu tun. Lass uns da ein bisschen dranbleiben. Halleluja. Ich danke dir, Vater. Halleluja. Oh, danke, Jesus, für Stärke, die zurückkommt in ihren Körper. In Jesu Namen. Vater, du hast gesagt, der Herr Jesus hat unsere Schwachheiten und unsere Leiden getragen. Ich breche jeden Geist des Gebrechens in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Ich segne sie. Jetzt steh auf und geh umher. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, Rabasondoroboroboshe. Halleluja. Stärke zurück in ihre Beine. Stärke zurück in ihre Beine. Stärke zurück in ihre Beine. In ihre Beine. In Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Oh, Rabasondoroboshe, Koroboshe. Okay, gehen wir sie wieder rein. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Vater, ich danke dir für das, was du tust. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ich möchte, dass ihr versteht, ich mache das normalerweise nicht einfach so aus Prinzip heraus oder so. Aber ich spüre die Salbung Gottes auf ihrem Leben, dass der Geist des Herrn auf ihr ist. Halleluja. Und wenn es nicht heute geschieht, soll es in den nächsten paar Wochen geschehen. Ich danke dir, Vater, für das, was du beginnst in ihrem Körper, in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Und jetzt befehle ich deinem Körper nochmal, in Jesu Namen, steh auf. In Jesu Namen. Halleluja. Stärke, Stärke in ihren Körper zurück, in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Oh, wir segnen unsere Schwester. Halleluja. Kannst du wieder nehmen? Halleluja. Wir segnen unsere Schwester. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Beginn mal deine Beine zu bewegen. Beginn mal deine Beine zu strecken und zu bewegen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Praise you, Jesus. Kannst du deine Beine ein bisschen bewegen? Bewegen? Ganz wenig im Stehen, ja, ganz wenig. Okay. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Was spürst du jetzt in deinen Beinen? Keine bessere, noch keine Veränderung. Halleluja. Vater, ich danke dir für den Fluss deines Lebens, der durch ihre Beine strömt, in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Ich segne dich. Halleluja. Glaubst du, dass Gott dich gesund machen kann? Super. Halleluja. Wir stehen mit dir. Halleluja. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater, für das, was du begonnen hast. Halleluja. Führe es zur Vollendung fort, in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Halleluja. Ich hatte beim Herr, lass uns hier im Gebet bleiben. Einfach. Halleluja. Oh Vater, wir danken dir für alles, was du tust, Herr. Wir danken dir, dass du hier im Raum bist. Ich hatte beim Gebet, beim Herfahren einen Eindruck auch, dass zwei Personen da sind. Du hast eine Erblindung auf einem Auge und es ist wie so eine Erblindung. Und wenn du da bist, kann ich da mal kurz deine Hand sehen. Ich möchte da einfach gehorsam sein, wie so eine Erblindung. Ich weiß nicht, ob es komplett erblindet ist oder teilweise. Okay, komm bitte nach vorne. Und eine zweite Person habe ich auch gesehen. Halleluja. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, Herr Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Welches Auge ist das? Und bist du da komplett blind? Okay. Halleluja. Lass uns beten. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Vater. Halleluja. Bei unserem letzten Einsatz haben wir das mehrfach gesehen, dass blinde Augen aufgegangen sind. Weißt du, Jesus ist überall dasselbe. Halleluja. Und ich weiß einfach, dass Jesus überall dasselbe ist. Amen. Von dem her, für mich ist das ganz einfach. Gott hat zu mir gesagt, ich soll für diejenigen beten heute, die blind sind. Jetzt mache ich das einfach. Amen. Das ist ganz simpel eigentlich. Aber ich möchte, dass du verstehst, dass Jesus überall dasselbe ist. Und auch hier heute. Halleluja. Wo ist die andere Person? Du auch? Okay. Welches Auge ist es? Okay, kannst du mal bitte deine Brille heruntergeben? Diese zwei Personen hier auch. Lass uns ein bisschen in Sprachen beten. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Father, I thank you. Halleluja. Ich danke dir, Herr Jesus, für deine Gegenwart, Herr. Halleluja. Mach mal dieses Auge zu. Mach mal dieses Auge zu. Das ist das gute Auge, oder? Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich danke dir, Herr Jesus. Jetzt versuch mal, meinem Finger zu folgen. Okay, du kannst meinen Finger ein bisschen sehen, oder? Wie viele Finger siehst du jetzt? Okay, also du kannst da ein bisschen sehen. Wie viele Finger siehst du jetzt? Wann siehst du mich nicht mehr? Wie viele Finger siehst du jetzt? Verschwommen. Okay, hier ist verschwommen. Halleluja, lass uns beten. Vater, ich danke dir in Jesu mächtigen Namen. Wie heißt du? Heinz-Peter, Vater, ich danke dir für den Heinz-Peter. Ich befehle jetzt diesem Auge, dass es aufgeht in Jesu mächtigen Namen. Ich spreche Wiederherstellung aus und Heilung in Jesu mächtigen Namen. 100%. Ich befehle diesem Auge, dass es aufgeht in Jesu mächtigen Namen. Sehkraft kehrt zurück in dieses Auge in Jesu mächtigen Namen. Sehkraft kehrt zurück in dieses Auge in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Jetzt mach dein gutes Auge wieder zu. Wie viele Finger siehst du jetzt? Wie viele Finger siehst du jetzt? Vier? Wie viele Finger siehst du jetzt? Vier? Wie viele Finger siehst du jetzt? Fünf? Verschwommen. Habt ihr gesehen, ich bin immer weiter zurückgegangen. Wie viele Finger siehst du jetzt? Sechs. Halleluja. Vater, ich danke dir für das, was du tust. Halleluja. Ich habe so den Eindruck, dass es um 40% besser geworden ist. Vater, wir danken dir für das, was du tust. 100%. 100%. Öffne dieses Auge komplett wieder in Jesu mächtigen Namen. Mach nochmal dein gutes Auge zu. Wie viele Finger siehst du? Wie viele Finger siehst du? Wie viele Finger siehst du? Wie viele Finger siehst du? Ich meine, 4 von 4, Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Was merkst du jetzt in diesem Auge? Was spürst du etwas in diesem Auge oder was? Okay, du spürst nichts physisch. Ja, aber du merkst, wie du besser sehen kannst. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Vater, ich danke dir für komplette Wiederherstellung in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. 100% in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Jetzt gehe ich noch mal ein ganzes Stück weiter zurück. Wie viele Finger kannst du sehen? Halleluja. Wie viele Finger kannst du sehen? Wie viele Finger kannst du sehen? Halleluja, danke Jesus. Vater, wir danken dir für das, was du tust. Halleluja, Halleluja. Die Bibel spricht davon, von der Kraft, Wunder zu tun. Und das ist manchmal so, wie wenn man aus dem Geist was hereinzieht. Und ich spüre so, dass es so 60-70% besser ist. Und jetzt beten wir noch ein allerletztes Mal. Weil ich glaube, er möchte es komplett gut machen in dieser Veranstaltung. Halleluja. Vater, ich bete für Wiederherstellung und Heilung. Kurze Info. Es ist ganz interessant. Das ist das allererste Mal in Jahren Reisedienst, über die letzten Jahre im deutschsprachigen Raum, dass Gott mir spezifisch gesagt hat, ich soll von vorne für blinde Augen beten. Das allererste Mal. Nur so, dass ich mache das nicht aus Routine raus oder so. Wir haben in unserem Dienst das vielfach gesehen, dass blinde Augen wieder aufgehen. Aber das allererste Mal, das ist im Auto zu mir gekommen. Halleluja. Ich bete für Wiederherstellung in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. 100%. Halleluja. Wir haben immer wieder für Blinde gebetet, aber so spezifisch wie heute das allererste Mal. 100% in Jesu mächtigen Namen. Jetzt gehe ich noch ein Stück weiter zurück. Wie viele Finger siehst du? Wie viele Finger siehst du? Wie viele Finger siehst du? Halleluja, danke Jesus. Halleluja, danke Jesus. Gottes Segen, Halleluja. Danke Jesus. Danke Jesus. Ich habe auch ein Wort für dich. Also ein interessantes Wort. Lass uns mal unsere Hände zu ihm ausstrecken. Gott sagt zu dir, deine Zeit ist noch nicht vorbei. Nur du hast dir manchmal gedacht, du bist schon älter geworden und das ist nicht mehr für dich im übernatürlichen Wandeln oder rauszugehen. Aber Gott sagt zu dir, deine Zeit ist noch nicht vorbei. Da ist eine frische Salbung, ein frisches Feuer, was auf dich kommt. Halleluja. Wie so ein Reigniting. Halleluja. Ich setze das frei über ihn in Jesu mächtigen Namen. A Reigniting in Jesu mächtigen Namen. Mit deinem Feuer, mit dem Feuer Gottes in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Haben Sie auch Blindheit in Ihrem Auge? Okay, 25% Sehkraft. Okay, das ist okay, ziemlich blind. Hey, lass uns im Gebet bleiben. Danke, Jesus, lass uns im Gebet bleiben. Ich bin einfach Gott gegenüber gehorsam, mehr ist es nicht, okay? Das ist Halleluja. Eine Sache auch, was du empfängst hier vorne heute Morgen, nimm es mit nach Hause. Halleluja. Lass uns einfach geführt sein vom Geist Gottes. Ich segne meinen Bruder. Halleluja. Welches Auge ist es? Beide. Beide. Okay. Du kannst nicht richtig was lesen. Lass uns in Sprachen beten. Gott wird deine Augen aufmachen. Okay. Du kannst nicht richtig was lesen. Okay. Halleluja. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Oh, Vater, wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Oh, Halleluja. Oh, Vater, wir vertrauen dir für außergewöhnliche Zeichen und Wunder, Herr Jesus. Oh, durch deine Hand, streck deine Hand aus, Herr Jesus, und tu Zeichen und Wunder durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu, in Jesu Namen. Halleluja, lass uns im Gebet bleiben. Ich möchte dich kurz fragen, ob du das lesen kannst. Also du kannst es nicht lesen. Lass uns im Gebet bleiben. Bleiben wir so lange im Gebet, bis ich sage, beten wir nicht mehr. Oh, thank you, Jesus. Wie heißt du? Renate. Renate, oh Vater, ich spüre die Liebe Gottes für die Renate. Oh, Renate, ich spüre Gottes Liebe für dich in diesem Moment, wie wenn du jetzt in diesem Moment die einzige Person wärst, für die sich Gott interessiert. Und er interessiert sich für alle hier in diesem Raum, aber wie wenn du die einzige Person wärst, für die Gott sich interessiert, jetzt in diesem Moment, weil er möchte dir etwas geben, jetzt in diesem Moment. Halleluja. Oh, Rabassondodoboshi. Vater, ich bete für die Renate, dass ihre Augen aufgehen in Jesu Namen. Halleluja. Geisterblindheit, I rebuke you. Ich befehle dir, rauszugehen aus ihren Augen in Jesu mächtigen Namen. Heilung und Wiederherstellung in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Heilung und Wiederherstellung. Oh, wir danken dir, Heiliger Geist. Stelle diese Augen wieder her. Von 25 auf 30, auf 40, auf 50, auf 60, auf 70, auf 80, auf 90, auf 100%. Stelle diese Augen wieder her. In Jesu mächtigen Namen danken wir dir für Wiederherstellung und Heilung für die Renate. In Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Oh, Rabasse, ich habe den Eindruck, Renate, blinzle dreimal. Blinzle dreimal. Blinzle dreimal. Jetzt lass deine Augen ein paar Sekunden zu. Oh, Rabassondodoboshe. Oh, Rabassotodogodoboshe, Koroboboshe. Oh, Rabassotodogodoboshe, Kodogodoboshe. Korabassotodogodoboshe, Koroboboshe. Rebassatadabashe. Halleluja. Jetzt mach mal deine Augen auf. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Halleluja. Was kannst du hier sehen? Ja, es sind schon die ersten vier saubere. Das erste Wort war schon richtig. Mach noch einen Versuch. Wir beten sowieso so lange, bis es passt. Saubere Mikrofone, das ist es. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Ist stark, oder? Halleluja, danke Jesus. Aber ich merke, Gott hat etwas begonnen. Es ist noch nicht komplett, aber es ist definitiv da. Vater, ich danke dir für 100%. Oh, wir danken dir auch so nebenbei für saubere Mikrofone. Oh, danke. Oh, danke, Jesus. Oh, ich habe das so mit diesem Prozent, ich habe so die Kraft, Wunder zu tun. Halleluja. Sie kommen von Jesus. Ich habe so sprunghaft gesehen von 25 auf 30, auf 40, auf 50. Und dann habe ich so einen Schleier weggemacht. Und als dieser Schleier weggemacht wurde, wusste ich, es ist etwas passiert. Von 25 auf 30, auf 40, auf 50, auf 60. Blinzel noch ein paar Mal. Jetzt blinzle mal so mit einem Auge. Ich mag dich, Renate. Oh, ich mag dich, Renate. Gott liebt dich so sehr. Gott liebt dich so sehr. Okay. Renate, was siehst du hier? Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Rababashotorogorobose. Oh, Vater, Halleluja, Halleluja. Was? Das ist Wahnsinn, sagst du? Das ist nicht Wahnsinn, das ist der Herr Jesus, Halleluja. Oh, danke, Jesus. Oh, wir segnen die Renate. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Wir haben zwei blinde Augen heute, die hier aufgegangen sind. Lass uns Jesus mal alle Ehre geben. Halleluja. Und Vater, ich danke dir auch. Ich spreche dir auch zu, du wirst von selber Bücher lesen. Ich schenke dir mein Buch als einen prophetischen Akt. Und du wirst, ich schenke dir nicht dieses, ich schenke dir anderes, weil da fallen die Seiten raus. Du hast ein neues verdient, so wie die neuen Augen. Kann irgendjemand der Renate ein Buch von mir besorgen? Das brennende Herz, das schenke ich dir, Renate. Und ich proklamiere über dich, du wirst dieses Buch normal lesen können. In Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Gottes Segen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, lass uns noch ein bisschen in Sprachen beten. Halleluja. Weißt du, wir sind dazu berufen, in der übernatürlichen Kraft Gottes zu wandeln. Halleluja. Oh, Rabassetodobose. Ich habe die Geschichte vorher noch nicht fertig erzählt. Ich war mit einem Team von 18, also inklusive mir selber, ein Team von 17, waren wir in Bulgarien. Wir haben innerhalb von einer Woche über 400 Bekehrungen und über 100 Heilungen erlebt. Halleluja. Weißt du, Jesus ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Sie wollen ein Revival Center Bulgarien aufbauen, das auch Dienste zusammenbringt und solche Sachen. Hey Renate, was steht denn auf diesem Buch drauf? Der Haupttitel oder Untertitel, was du am liebsten möchtest? Oh, Rababasatarabadamashi. Praise, Herz, ja, Herz. Oh, danke, Jesus. Ich segne die Renate in Jesu Namen. Halleluja. Du wirst dieses Buch lesen. Halleluja. Gottes Segen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und eine interessante Geschichte. Ich liebe das. Ich habe so den Eindruck, euch wirklich da ein bisschen Anteil haben zu lassen, wie das manchmal funktioniert. Ich habe für einen Mann gebetet in Bulgarien, der war komplett blind auf einem Auge. Komplett. Eine Frage, siehst du gar nichts auf deinem Auge? Gar nichts. Dieser Mann war komplett blind auf einem Auge. Ich wusste, bevor ich für ihn betete, dass er komplett geheilt wird. Es war nur dann so, dass ich locker 7 oder 8 Mal halt beten musste. Und am Ende konnte er ganz normal sehen. Halleluja. Weißt du, manchmal ist das so. Manchmal ist das so. Mit Wunden, ich erlebe das in Nationen sehr häufig. Manchmal geht man den Sachen nach, bis ein Durchbruch ist. Halleluja. Wie heißt du? Hans. Vater, ich danke dir für den Hans in Jesu mächtigen Namen. Ich danke dir, dass du den Hans liebst. Halleluja. Oh, Rabasotodogodobodoboshe. Halleluja. Ich danke dir, dass du den Hans liebst, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du der bist. Du bist der Herr Jesus, der die blinden Augen wieder aufmacht. Und ich stelle mich jetzt auf dein Wort, Herr Jesus. Du hast gesagt, du bist der, der die blinden Augen wieder aufmacht. Und ich danke dir auch für diese Verheißung, die du mir gegeben hast, dass blinde Augen, die aufgehen werden, ein Hauptzeichen in meinem Dienst sein wird, den du mir gegeben hast. Ich gebe dir alle Ehre dafür. Und ich danke dir, Vater, dass du das schon getragen hast. Dass du das schon getragen hast, in Jesu mächtigen Namen befehle ich diesem Auge, dass es aufgeht, Geist der Blindheit, ich treibe dich raus aus diesem Auge, Geist der Blindheit, geh raus aus diesem Auge, in Jesu mächtigen Namen, Geist der Blindheit, raus aus diesem Auge, in Jesu mächtigen Namen, Geist der Blindheit, ich binde dich und ich befehle dir rauszugehen aus diesem Auge in Jesu mächtigen Namen. Geist der Blindheit, geh raus aus diesem Auge in Jesu Namen. Mach mal dieses Auge zu. Lass uns in Sprachen beten. Jetzt mach dieses Auge mal auf. Kannst du etwas sehen mit diesem Auge? Oh Vater, ich danke dir für deine Wiederherstellungskraft. Halleluja. Ich danke dir, Jesus, dass du jede Krankheit und jedes Gebrechen getragen hast, Herr. Ich befehle diesem Auge jetzt, dass es aufgeht in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Und ich bete für komplette Wiederherstellung in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Ich danke dir, Herr Jesus, für Wiederherstellung in Jesu Namen. Mach nochmal dieses Auge auf. Kannst du etwas sehen mit diesem Auge? Okay, siehst du komplett schwarz oder verschwommen oder was? Komplett schwarz. Halleluja, Vater, ich befehle jetzt Licht in die Dunkelheit hinein, das Licht in das Schwarze hineinkommt, in Jesu mächtigen Namen. Halleluja, Licht in die Dunkelheit, in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Oh, Rabasotodogodobosotodogodobosse. Oh, Rabasondodogodobosse, korobobosse. Halleluja. Ich danke dir, Vater. Halleluja. Oh, Halleluja. Ich habe so den Eindruck, dass wir für ihn so eine Viertelstunde beten. Gibt es ein Heilungsgebetsteam hier in der Gemeinde? Okay. Magst du vielleicht hier ein bisschen in die Ecke gehen? Und das Gebetsteam, Halleluja. Danke, Bruder, dass du dich gemeldet hast. Halleluja. Ich bete für dieses Auge, dass es aufgeht. Lass uns zur Viertelstunde für ihn beten kurz. Das Heilungsgebetsteam. Halleluja. Lass uns nochmal gemeinsam aufstehen heute Morgen. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Halleluja. Angefangen haben wir bei Pentecost Fire, hin zu ein bisschen Training, Zurüstung, hin zu den blinden Augen. Halleluja, wie machen wir weiter, Heiliger Geist? Oh, wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Wir danken dir für dein Wirken in diesem Raum, Herr Jesus. Halleluja. Ich danke dir, Vater, wenn du reingekommen bist mit Schmerzen, dann leg deine Hand auf die Stelle, wo du Schmerzen hast, heute Morgen. Halleluja, sei es etwas in deinem Herzbereich oder in deiner Hüfte, egal wo es ist. Oh, Rabbas. Oder sei es etwas mit deinen Ohren, leg deine Hand auf die Stelle, wo du Schmerzen hast. Halleluja. Wie viele haben Schmerzen und Probleme heute Morgen? Heb mal kurz deine Hand. Okay, das sind locker 20, 30 Personen. Leg deine Hand auf die Stelle, wo du Schmerzen hast. Ich werde dir jetzt nicht die Hand auflegen. Oh, Halleluja. Oh, danke, Jesus. Rabba Shotodobosondorobose. Oh, wir danken dir, Herr Jesus, dass du der Heiler bist heute Morgen. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Jemand, während ich bete, du beginnst deine Schulter jetzt schon zu bewegen. Da löst sich etwas in deiner Schulter. Heilung und Wiederherstellung in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in unserer Mitte ist, in Jesu Namen. Ich komme jetzt gegen jeden Schmerz an, gegen jedes Gebrechen, in Jesu Namen, raus aus diesem Körper, raus aus diesem Raum, in Jesu mächtigen Namen. Halleluja, ich bete noch ein, zwei Minuten, tu jetzt schon etwas, was du vorher nicht tun konntest, beginn deinen Körper ein bisschen zu bewegen, Halleluja. Vater, wir danken dir für Gnadengaben der Heilungen heute, Wiederherstellung in Jesu mächtigen Namen. Alle chronischen Sachen müssen rausgehen, in Jesu mächtigen Namen, Halleluja. Alle Schlafstörungen müssen rausgehen, Tinnitus raus, Gehörprobleme raus in Jesu mächtigen Namen. Beginn schon ein bisschen etwas zu tun, was du vorher nicht tun konntest. Beginn schon ein bisschen etwas zu tun, Halleluja. Beginn ein bisschen zu hüpfen, da ist auch jemand mit Knieproblemen. Beginn ein bisschen zu hüpfen, Halleluja. Ich danke dir, Jesus, für dein Wirken heute in unserer Mitte in Jesu Namen, Halleluja. Oh, Rabassondoroboshe, Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Wir danken Jesus für Ströme des lebendigen Wassers, Herr. Danke, Jesus, für deine Herrlichkeit, für deine Gegenwart, Herr. Halleluja. Halleluja. Mach mal so und nimm dir einfach deine Heilung heute. Mach mal so und nimm dir deine Heilung heute. Halleluja. Du wirst ohne Schmerzen rausgehen. Du wirst ohne Beschwerden rausgehen. Halleluja. Ich danke dir auch für das, was du bei unserem Bruder tust hier. Du wirst ohne Schmerzen und ohne Beschwerden rausgehen in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Halleluja. Halleluja. Während ich bete, teste deinen Körper aus. Halleluja. Wenn du merkst, dass du Heilung empfangen hast, dann mach mal kurz so. Wenn du schon merkst, dass du gesund bist oder dass Schmerzen weggegangen sind, dann mach mal kurz so. Halleluja. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Halleluja. Danke, Jesus. Mach mal kurz so. Da ist jemand, da ist jemand. Halleluja. Mach mal kurz so. Wenn du merkst, Schmerzen sind weggegangen, da ist jemand. Halleluja. Halleluja. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Halleluja. Jeder Schmerz muss rausgehen in Jesu mächtigen Namen. Ich befehle, jeden Schmerz rauszugehen. Jeder Geist des Gebrechens muss rausgehen in Jesu Namen. Wir danken dir für deine Wiederherstellung. Jetzt tu noch mal ein bisschen etwas. Halleluja. Ich merke, wie Schmerzen weggehen, wie es niedergeht. Halleluja. Und wie Schmerzen rausgehen. Alle, die merken, dass es besser geworden ist oder komplett gut ist, mach noch mal kurz so mit deiner Hand. Halleluja. Oh, wir danken dir, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Mach noch mal kurz so. Wenn du merkst, es ist besser, Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Lass uns mal dem Herrn einen Applaus geben. Vater, wir danken dir für dein Wirken in unserer Mitte. In unserer Mitte. Halleluja, das sind auch Leute von chronischen Problemen. Du hast Heilung empfangen von chronischen Sachen. Etwas, das dich wieder und wieder geplagt hat. Auch so 5 Leute, du hast immer wieder so spontane Dinge erlebt, aber heute ist es gebrochen. Halleluja, heute ist es gebrochen in Jesu mächtigen Namen. Danke, Jesus. Das fängt ja schon gut an. Ja, wir haben noch einen Gottesdienst. Ich freue mich schon auf den zweiten Gottesdienst. Halleluja. Oh, ich spüre noch immer so ein bisschen so dieses Pentecost-Fire. Ich spüre noch immer ein bisschen so dieses Pentecost-Fire. Oh, Rabassondorobosse, wenn etwas da ist in deinem Leben, wo was ein bisschen eingeschlafen ist oder wo du ein bisschen müde geworden bist oder wo du ein bisschen irgendwie lau geworden bist, dann konzentrier dich nochmal auf dieses Pentecost, auf dieses Pfingstfeuer. Halleluja. Oh, Rabassendorobosse. Halleluja. Halleluja. Ich möchte Eno und Monika nach vorne bitten, dass sie mir ein bisschen helfen jetzt bei dieser Zuteilung von diesem Pfingstfeuer. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Kann man einen Aufruf machen? Das ist okay. Kann man einen Aufruf machen? Okay, wenn du da bist und du sehnst dich ganz neu nach einem Pfingstfeuer, so diese originale Flamme, dieses Apostelgeschichte 1, Vers 8. In eine ganz andere Richtung gegangen, wie das, was mir meine Notizen 5 Minuten vor dem Gottesdienst noch gesagt haben. Aber das passiert manchmal so. Oh, wir danken dir, Heiliger Geist. Ich danke Jesus. Wenn du dich sehnst nach einem neuen Pfingstfeuer, dann komm nach vorne. Ich möchte jetzt einen Aufruf machen und wir wollen dir die Hände auflegen. Da ist eine neue Flamme für dich, eine neue persönliche Flamme für dich. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Oh, wir danken dir für deine Heilungen, für deine Wunder heute Morgen. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus, für das, was du tust heute Morgen. In Jesu Namen. Halleluja. Lass uns unsere Hände zum Herrn erheben heute Morgen. Oh, Rabashotodobussi. Wo ist meine Jacke? Wo ist meine Jacke? Wo ist mein Jackett? Wo ist mein Sakko? Halleluja, danke Jesus. Ich habe vorher eine Salbung auf meiner Jacke gespürt. Halleluja, ich habe eine Salbung auf meiner Jacke gespürt und da ist ein neues Pfingstfeuer. Weißt du, ich durfte dank der Gnade Gottes in nahezu 60 Ländern predigen über die letzten paar Jahre. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert. War ich vielleicht in ein paar Ländern ein paar Mal? Ja, war ich. Ich bin 32 und ich habe noch vor, mindestens 60 Jahre zu predigen. Halleluja. Dann bin ich 92 und da geht noch was. Weißt du, auch so für die Älteren, die da sind, da geht noch was heute. Und ich spüre so, es war interessant, weil wir waren im Büro vorher und Pfingsten ist ein paar Mal gefallen, beim Herfahren schon. Ich spüre so eine Pfingstflamme, Halleluja. So diese originale Flamme für Mission, für Hingehen, für Rausgehen. So dieses, das Feuer, das so stark in dir brennt, dass du es gar nicht halten kannst und dass manchmal deine Worte da ein bisschen nachkommen, weil du so voll des Feuers bist. Und heb deine Hände heute, weil das ist, wie der Geist Gottes heute da ist. Wir wissen das, er kann auf verschiedene Art und Weise kommen, aber wie er heute da ist, ist mit diesem Pfingstfeuer, mit dieser originalen Flamme. Halleluja. Vielleicht können wir jemanden haben, der uns ein bisschen beim Klavier begleitet, so ein paar Minuten einfach. Aber sei empfänglich für dieses Pfingstfeuer heute, in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Und weißt du, das ist auch so eine Sache. Ich mache das normalerweise nicht, aber ich habe eine Salbung auf meiner Jacke gespürt heute und ich glaube nicht, dass es die Marke ist. Ich habe eine Salbung auf meiner Jacke gespürt und auch so wie so ein Mantel für Nationen. Ich sage jetzt nicht, dass jeder einen Mantel für Nationen jetzt automatisch bekommt, aber definitiv eine Zuteilung von diesem Herzschlag Gottes für ganze Nationen. Halleluja. Streck dich danach aus heute Morgen. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus, für eine Zuteilung von deinem Feuer heute in Jesu Namen, von deinem Feuer, eine Zuteilung von deinem Feuer in Jesu Namen, Halleluja, in Jesu Namen, eine Zuteilung von deinem Feuer, Halleluja, empfange es heute, Halleluja, nimm es dir einfach, eine Zuteilung von deinem Feuer, nimm es dir einfach heute, nimm es dir einfach, eine Zuteilung von dem Feuer Gottes, eine originale Flamme, ich danke dir dafür, nimm es dir, Halleluja, oh Rabassat, oh Rabassondorobosse, ich danke Jesus, nimm es dir, eine Zuteilung von diesem Feuer für die Nationen, nimm es dir heute in Jesu Namen, nimm es dir heute, Halleluja, haben wir da ein paar Catcher vielleicht, nimm es dir heute, dieses Feuer, diese Zuteilung, Halleluja, nimm es dir in Jesu Namen. Halleluja. Bist du bereit? Du, der da stehst, bist bereit. Halleluja. Ich werde es bis drei zählen. Du musst es schon empfangen. Okay? Du musst es schon empfangen. Halleluja. Wenn ich zähle bis drei, dann kriegst du eine Zuteilung von diesem Feuer. Eins, zwei, drei. Nimm es dir heute in Jesu Namen. Halleluja. Nimm es dir in Jesu Namen. Halleluja. Oh, neues Feuer für die Nationen, für Pastor Georg. Halleluja. Neues Feuer für die Nationen in Jesu Namen. Nimm es dir. Take it. Take it. Rababashe. Take it in the name of Jesus. Take it in the name of Jesus. Oh, Rabasho. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Halleluja. Oh, Rabasondodoboshe. Oh, Kadabadabashe. Nimm es dir. Nimm es dir. Das, was Gott für dich hat, nicht meine Jacke nehmen. Oh, nimm es dir, nimm es dir, Halleluja, nimm es dir in Jesu Namen. Oh, Rabashanda Rabanabase, Halleluja. Oh, Kadabase, oh, ich sehe einen starken evangelistischen Zeichen- und Wundermantel auf dir. Halleluja. Ich danke Jesus, evangelistischer Zeichen- und Wundermantel. Ich habe diesen Ausdruck auch jetzt erst zum ersten Mal gehört. Evangelistischer Zeichen- und Wundermantel. Nimm es dir in Jesu Namen. Nimm es dir in Jesu Namen. Halleluja. Oh, Rabashatarabase. Heb noch mal deine Hände zum Herrn. Halleluja. Halleluja. Nimm es dir. Nimm es dir. Halleluja. Praise you, Lord Jesus. Pray. Oh, praise you, Jesus. More, Lord. More, Lord. More, Lord. More, Lord. More, Lord. More, Lord. More, Lord. More, Lord. Jesus. Oh, wir danken dir, Herr Jesus. Oh, in dieser Flamme, das sind Berufungen. Halleluja, in dieser Flamme, das sind Berufungen. Halleluja, das sind missionarische Berufungen. In dieser Flamme, Halleluja, ein missionarischer Ruf. Halleluja, in dieser Flamme. Euch ausgenommen, ihr habt es schon. Halleluja. More, Lord. More, Lord. Oh. Oh, Rabasata, Rabarabasi. Oh Vater, ich danke dir auch für eine Zuteilung von Freude jetzt auch. Bei uns im Revival Center ist das ganz interessant, weil wir lachen immer so viel, aber dann gewinnen wir so viele Seelen. Das ist ganz interessant, weil der Herr hat mir mal gezeigt, dass Leute, die betrunken im Geist sind, die besten Seelengewinner sind. Ich habe es geprüft. Wir waren nämlich sehr betrunken im Geist und kurz danach einen Einsatz gehabt, wo sich ein paar hundert Leute bekehrt haben. Halleluja. Das himmlische Konzept. Halleluja. Oh, danke Jesus, ich setze jetzt Freude frei in diesem Raum. Übernatürliche Freude. Yes, Jesus. Übernatürliche Freude. Übernatürliche Freude in Jesu mächtigen Namen. Übernatürliche Freude in Jesu Namen. Halleluja. Das ist eine übernatürliche Freude. Weil Leute, die betrunken im Geist sind, sind bessere Seelengewinner. Oh! Oh! Oh! Halleluja! Es geht nur um dich, Herr Jesus. Aber manchmal tust du interessante Sachen. Es geht nur um dich, Herr Jesus. Halleluja. Praise you, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr Jesus. Oh, wir danken dir, Heiliger Geist, für deine übernatürliche Zurüstung, auch für die Nationen jetzt. Halleluja. Lass uns diesen Herzensschrei für die Nationen hören. In Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Halleluja. Feuer in Jesu Namen. Feuer in Jesu Namen. Halleluja. Gibt's mir nachher meine Jacke wieder. Halleluja. Oh, ho, ho, ho. Lass uns mal ein bisschen jubeln in der Gegenwart Gottes. Halleluja. Yes, yes. Yes. Pfingstfeuer. Pfingstfeuer. Lass uns ihnen noch die Hände auflegen. Halleluja. Vater, wir danken dir für dieses Pfingstfeuer, für dieses neue Pfingstfeuer. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Halleluja. Ich danke dir, Jesus, auch. Wir danken dir für dieses Pfingstfeuer in Jesu mächtigen Namen. Lass es zunehmen. Lass es immer mehr zunehmen. Pentecost Fire. Pentecost Fire. In the name of Jesus. Pentecost Fire. Pentecost Fire. Pfingstfeuer. Pfingstfeuer in Jesu Namen. Pfingstfeuer in Jesu Namen. Rababase. Immer mehr, teile immer mehr zu. Teile immer mehr zu. Pfingstfeuer, Pfingstfeuer. Oh, Rabashotorobose. Be bold and preach the word. Be bold and preach the word. Preach the word with signs following. Be bold and preach the word. In the name of Jesus. Halleluja. Praise you, Jesus. Oh, praise you, Jesus. Oh, Vater, ich danke dir jetzt für Heilung und Wiederherstellung, für seinen Körper, Heilung und Wiederherstellung in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Danke, Jesus, für Heilung und Wiederherstellung in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Halleluja, auch Sprechprobleme? Okay. Halleluja. Du kannst nicht richtig reden. In Jesu Namen, Halleluja, ich spreche Heilung aus, ich spreche Wiederherstellung aus, in Jesu mächtigen Namen. Halleluja, sag mal Jesus. Halleluja. I lose this tongue, I lose this tongue in the name of Jesus. Sag mal Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Konnte er vorher das so sagen? Okay. Halleluja. Jesus, sag nochmal Jesus. Halleluja. Wiederherstellung in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Praise you, Jesus. We praise you, Lord Jesus. Oh, wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus, für diese Pfingstflamme. Wir danken dir, Jesus, für diese Pfingstflamme. Halleluja. Sag nochmal, I take it. Es gehört mir. Das, was du empfangen hast, wandle es jetzt in ein Bekenntnis um. Ich hab's empfangen, es gehört mir. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Oh, praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Vater, wir danken dir, was du tust in unserer Mitte hier. Wir danken dir dafür. Halleluja. Danke, Jesus. Wir geben dir alle Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Applaus. Ganz kurz nur zur Info, ich habe ein paar Bücher dabei. Das ist einmal das brennende Herz. Ich glaube, ich habe nur 10 Stück oder so dabei. Wenn du das erwerben möchtest, dann schreib bitte einfach eine E-Mail an kontakt@revivalcenter.at oder vielleicht kann Pastor Georg eins besorgen. Ich habe nämlich nicht so viele dabei. Es gibt vielleicht welche am Büchertisch auch. Dann habe ich bei ein paar Worten, Büchern ein Vorwort geschrieben. Das ist einmal Geschäfte mit Gott. Erich Fitz ist auch ein Freund von euch, glaube ich auch. Gell? Apostolischer Funke, da geht es so um die Endzeiternte. Und solange die Erde besteht, da geht es um Saat und Ernte. Immer ein gutes, heißes Thema, immer wieder. Halleluja. Weißt du, Saat und Ernte ist so ein wichtiges Thema. Ich glaube, dass noch nie ein vollmächtiger, übernatürlicher Dienst geboren worden ist, ohne diese zwei Komponenten, Saat und Ernte und Sprachenrede. Ich weiß nicht, warum ich das gerade gesagt habe. Auch weil so dieses Pente, wenn du übernatürlich unterwegs sein möchtest, ja, Liebe Gottes, Kraft Gottes, aber das, was wir praktizieren, ist Saat und Ernte und das Sprachengebet. Und du bleibst beständig in einem übernatürlichen Fluss drinnen. Das sind so diese zwei Principles, wo ich glaube, über die letzten 10 Jahre, was dazu geführt haben, dass ich immer mehr zugenommen habe an Salbung und was auch immer. Und ich höre hier auf, heb nochmal deine Hände zum Herrn. Oh Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Oh, sind noch nicht ganz fertig. Der 24. November, ist jemand da, du hast am 24. November Geburtstag oder das ist ein besonderer Tag irgendwie? Da ist da hinten jemand? Okay, hebt die Hand und geht dann raus, dann war es scheinbar doch nicht. 24. November, mach mal kurz so, wenn das so signifikante Bedeutung für dich hat. 24. November, 24.11. Ja, okay, der Herr. Ein signifikantes Datum, was bedeutet das für Sie? Okay, kannst du mal kurz nach vorne kommen? Ist noch jemand anders da? 24.11., was bedeutet das für Sie? Geburtstag deines Sohnes, Geburtstag des Vaters und des Sohnes. Könnt ihr beide mal nach vorne kommen? Ist dein Vater und dein Sohn, sind die errettet? Dein Vater ist errettet? Okay. Ist dein Sohn errettet? Wo ist 24.11.? Ist dein Sohn errettet? Okay. Geht dein Vater auch mit dem Herrn? Aber dein Sohn geht nicht mit dem Herrn. Okay, lass uns für seinen Vater und für ihren Sohn beten. Ich glaube, dass Gott deinen Sohn wieder zurückziehen möchte in seine liebenden Arme und dass Gott im Leben deines Vaters etwas Neues tun möchte. Ich weiß nicht genau was, aber er möchte etwas Neues tun im Leben deines Vaters und er möchte deinen Sohn zurückziehen und Gott sieht deine Gebete für deinen Sohn. Das ist wie so eine Saat. Das ist interessant, dass ich vorher irgendwie über Saat und Ernte gesprochen habe, weil ich sehe deine Tränen auch. Die Bibel sagt, diejenigen, die mit Tränen sehen, die werden mit Freuden ernten. Und deine Tränen, die sind wie eine Saat und du wirst so diese Rededication, diese Wiederbekehrung deines Sohnes, die wirst du ernten. Halleluja. Das wird dann auch so ein direktes Resultat von diesem neuen Pentecost-Feier, von diesem neuen Pfingstfeuer sein. Wie heißt dein Sohn? Nils. Oh Vater, wir danken dir für den Nils. Halleluja. Weißt du, manchmal sind das so extrem wichtige Momente, wo wir einfach für die Errettung von einer Person beten. Oh Vater, wir danken dir, dass du alles vollbracht hast für den Nils. Und wir setzen das jetzt frei, dass er dich kennenlernt, auf eine ganz tiefe Art und Weise eine Beziehung mit dir hat, eine Beziehung mit dir anfängt, in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Eine tiefe Beziehung. Heiliger Geist, zieh ihn wieder zurück, zieh ihn wieder zurück, zieh ihn wieder zurück in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Und ich sehe, wie dein Herz so richtig zerbrochen war, weil der Nils nicht mit dem Herrn geht, aber der Geist Gottes zieht ihn wieder nach Hause in die Arme des Vaters. Und wie heißt dein Vater? Oh Vater, wir beten jetzt für den Jonathan, wo er gerade ist. Vielleicht gibt es irgendeine Schwierigkeit oder Herausforderung im Leben von Jonathan, die wir gerade nicht sehen, aber du siehst alles, Herr. Ich spreche jetzt deinen Segen aus über den Jonathan in Jesu mächtigen Namen. Halleluja, die Kraft deines Blutes über den Jonathan in Jesu Namen. Die Kraft deines Blutes und auch dieser Schutz in Jesu mächtigen Namen. Halleluja, auch dieser Schutz in Jesu Namen. Oh, Halleluja, lass uns dem Herrn nochmal alle Ehre geben. Diesen heutigen Gottesdienst. Schauen wir, wo es weitergeht heute Nachmittag. Es ist mir immer wieder eine Ehre, hier zu sein. Du hast neues Pfingstfeuer. Halleluja. Halleluja. Und das, was du empfangen hast, das hast du in ein Bekenntnis umgewandelt. Weil das ist wirklich das, was ich dann über die Jahre in den Nationen getan habe. Weißt du, ich habe nicht immer wieder Gott für eine neue Salbung dann immer wieder gebeten, sondern ich habe bekannt, ich bin der Gesalbte. Die Hand des Herrn ist auf meinem Leben. Der Geist des Herrn ist mächtig auf mir. Das Feuer vom Pfingsten ruht auf meinem Leben. Das ist dein Bekenntnis. Halleluja. Das Empfangene wandelst du in ein Bekenntnis um. In Jesu Namen. Halleluja. Pastor Georg, ich übergebe an dich. Gott ist gut. Halleluja. Praise you, Jesus. Halleluja. Wir treffen uns heute Abend um 18 Uhr zur Fortsetzung. Bleibt einfach in diesem Fluss. Ich habe das so gespürt, es ist wie wenn ein Strom hier durch das Ganze, so ein Feuerstrom, der durch das ganze Gebäude fließt, der einfach durch die Reihen fließt, der überall hier im Raum fließt. Und es wird auch weiter fließen jetzt, wenn wir Mittagessen, Kaffee trinken und so weiter, den ganzen Tag über weiter Gemeinschaft haben. Achso, ja, die Tücher, die segnen wir auch noch. Und heute Abend ist um 17.15 Uhr die Saalöffnung für den Abendgottesdienst. Ihr dürft eure Sachen liegen lassen am Platz, nur ihr könnt nach 15 Uhr nicht mehr hier in den Gottesdienstraum rein. Ab 15 Uhr ist nur noch der Kaffee- und Lounge-Bereich drüben geöffnet. Da könnt ihr euch aber den ganzen Tag aufhalten bis zur Abendveranstaltung. Da gibt es jetzt Seitenwürste und Kartoffelsalat und Schnitzel im Brötle und Kaffee und Kuchen und was auch immer alles noch sonst. Schaut einfach, was es alles gibt. Und wie gesagt, da könnt ihr euch den Nachmittag über aufhalten. Und ab 17.15 Uhr machen wir dann hier den Saal wieder auf. Und um 18 Uhr haben wir dann den zweiten Herrlichkeitswunder-Erweckungsgottesdienst. Halleluja. Preist den Herrn. Geben wir mal Jesus einen kräftigen Applaus für das, was er am Tun ist. Halleluja. Und danken auch dem Philipp für seinen Dienst. Halleluja, dass er sich zur Verfügung stellt, wirklich als dieser Kanal. An diesem Sonntag auch speziell, Halleluja, und Gott gebraucht ihn mächtig und wir wollen einfach weiterziehen und wir wollen weiter einfach in diesem Strom bleiben, weil es ist etwas Übernatürliches, was in den Raum gekommen ist heute in dem Gottesdienst, ein Strom von übernatürlichem Feuer, Halleluja. Und jetzt wollen wir noch zum Schluss die Tücher segnen für alle die nicht hier sein können und wir strecken einfach unsere Hände aus. Halleluja. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dieser Strom deines übernatürlichen Feuers sich auch gemäß Apostelgeschichte 19,11 auch in Tüchern, Kleidungsstücken und so weiter speichert, Herr. Herr, du teilst deine Kraft aus außer Raum und Zeit, Herr. Du gibst Zuteilungen von Heilung, du gibst Zuteilungen von Befreiung, du gibst Zuteilungen für Totenauferweckung, Herr, für Menschen, die heute nicht hier sein können, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wenn ihnen diese Tücher aufgelegt werden, Herr, dass du selber ihnen begegnest, Jesus, Herr. Und dass sie aufgerichtet werden auf ihrem Krankenlager, dass sie aufgerichtet werden in ihrer Seele, dort, wo sie vielleicht in der Psychiatrie sind, Herr, dort, wo sie selber nicht mehr aufstehen können oder nicht mehr weiterkommen, Herr, in Jesu Namen. Du rüstest sie aus, Herr. Du richtest sie auf, Herr. Halleluja. Und du bringst sie hervor in deiner mächtigen Auferstehungskraft, Herr. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, die Tücher könnt ihr nachher am CD-Tisch, könnt ihr euch eins mitnehmen. Aus Infektionsgründen haben wir sie ja eingeschweißt, aber ihr könnt sie dann nachher mitnehmen, dort am CD-Tisch. Okay, gut. Jetzt wünsche ich euch einfach eine super Zeit im Pfingstfeuer Gottes. Halleluja. Ja, es kommt mir wirklich so vor wie auf der Pfingstkonferenz. Fühlt sich irgendwie so an. Ja, Halleluja. Preist den Herrn. Also genießt die Zeit und wie gesagt, um 17.15 Uhr ist Saalöffnung für den zweiten Gottesdienst heute. 18 Uhr geht's weiter. Bis dann. Halleluja. Über Livestream übrigens, genau, über Livestream. Ihr könnt jetzt anrufen. Wir haben unsere Telefon-Hotline freigeschaltet für Heilung über Livestream. 07158175810 könnt ihr jetzt anrufen. Eine Stunde nach Ende des Gottesdienstes, also bis 13:45 etwa, könnt ihr anrufen, für euch beten lassen über Telefon und Heilung empfangen. Schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr Heilung empfangen habt. wunder@glorylife.de. Hier vorne ist noch das Heilungsteam bereit, Hände aufzulegen auf alle, die sagen, jawohl, ich glaube Markus 16, Vers 17, wenn ich Kranken die Hände auf, oder wenn mir die Hände aufgelegt werden, dann werde ich gesund. Dann darfst du nach vorne kommen und Heilungsgebet durch das Heilungsteam empfangen. Okay, den besten Sonntag euch. Bis heute Abend. Halleluja.